Virtueller Wanderer. Willkommen zur 28. Episode des Greifenklau Podcast. Der einzige Podcast, auf den noch Ryan stolz wäre. Heute mit. Ja, ich wollte spannend machen. Christopher Wolf. Und Greifenklau. Fangen wir an mit Feedback vom letzten Mal. Genau. Jetzt musst du uns erstmal erklären, du bist ja nicht nur Christopher Wolf, sondern auch. Ach, du meinst Hörspielsprecher. Ja. Seid gegrüßt, Zuhörer! Sehr gut. Genau, denn irgendwie kam es nicht bei jedem an, dass derjenige, der da in dem Hörspiel spricht, tatsächlich du bist. Also in dem Hörbuch war das ja in dem Fall. Kupferblut, ja, Kupferblut, genau. Genau, du bist ja der reguläre Zuhörer. Der reguläre Sprecher. Ich höre auch regulär zu. Der reguläre Erzähler bei den Überraschtür-Chroniken. Richtig. Auch noch bei einigen anderen Hörspielen. Irgendwann müssen wir mal eine Hörspiel-Portfolio-Ausgabe machen. Inklusive mal ein DSA-Auftritt. Ja, stimmt, der war gut. Und Alrik. Das Beste für eine DSA-Runde, ich war sofort tot. Gut, ja, außerdem gab es Lob für die Savage Worlds-Runde und jemand hofft, dass wir noch öfter daraus berichten werden. Die Chancen dafür sind im Übrigen gut. Weil auch du Savage Worlds neulich testen durftest. Genau. Konntest. Jetzt hier kann ich auch vorwegnehmen. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jawohl. Und ich habe auch überlebt. Das muss man ja auch immer mal wieder erwähnen dann in solchen Fällen. Erstaunlich. Ich bin auch meine Charaktere sind auch in letzter Zeit wenig gestorben. Ich hätte einige Ideen, woran das liegt. Aber dazu später mehr. Ja. In weiteren Folgen. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute einen Star Wars Charakter für dich erschaffen, für meine Runde. Und ja, anhand dessen wollen wir mal gucken, wie das Star Wars System funktioniert. Eine reguläre Rezi habe ich schon geschrieben, die kann man sich natürlich auch durchlesen. Und ja, heute gehen wir mal das Buch drumherum dann auch noch durch, was da so drin steht. Also nicht im Sinne einer Rezi, die habe ich ja schon geschrieben, aber im Sinne einer Systemvorstellung. Ja, außerdem werden wir noch den ein oder anderen Manga vorstellen heute, nämlich I'm Hero und Biomega. Ja, haben wir da zum weiteren Verlauf mehr. Wahnsinn, ja. So, dann gucken wir mal auf das Star Wars Rollenspiel und fangen dann mal bei The Book an, wie das so losgeht. Ja. Inklusive des erst zerbrochenen Glas. Schon das Design, kann man ja gleich vorwegnehmen, ist äußerst gelungen. Ja, also wir haben hier vor uns einen 450-seitigen Schinken, der extrem gut gelayoutet ist. Ja. Also auch alle Bilder neu gezeichnet. Ich habe das mal durchgezählt, es sind über 50 Zeichner. Trotzdem ist der Stil sehr konstant. Also man merkt nicht, dass das ganz viele unterschiedliche Zeichner sind, sondern ich hätte jetzt gesagt, das sind vielleicht 1, 2, 3 Zeichner. Also aufgrund der Menge der Zeichnungen, ja, würde ich da durchaus auf Mehrzeichner schon getippt, aber nicht aufgrund des Stils. Also das ist wirklich sehr einheitlich, macht einen sehr guten optischen Eindruck. Ist auch übersichtlich. Ja, okay, aber genau, dazu kommen wir später. Erstmal zur Charaktererschaffung. So, was haben wir denn als Schritt 1? Der Charakterhintergrund, genau, da sollte ich dann mal kurz was zu am Rande des Imperiums sagen. Genau, am Rande des Imperiums heißt nicht umsonst so, sondern man spielt tatsächlich am Rande des Imperiums. Also man spielt Schmuggler, Siedler auf außenstehenden Welten am äußeren Rand, die quasi von der Politik, vom Imperium vergessen sind. Oder Kopfgeldjäger, also kurzum zwielichtige Gestalten, die quasi zwischen Rechtsstaatlichkeit und Kriminalität ein ambivalentes Verhältnis haben. Also spielt ausschließlich im Outer Rim, ja? Nein, der Outer Rim ist ja ein konkretes Gebiet. Der äußere Rand ist ja wesentlich größer. Und man kann auch theoretisch in den Kernwelten spielen, die sind ja beschrieben, aber man spielt halt inhaltlich halt immer in Richtung Schmuggler. Hm. Genau. Gibt ja zum Beispiel noch das Herrschaftsgebiet der Hutten oder so. Ja, okay, genau. Also irgendwas in Richtung Schmuggler, Außenseiter sollte es werden. Genau, wir haben hier auch, bauen auch gleich eine Verbindung zum ersten Abenteuerband ein, aber da kommen wir noch zu. Also, okay, dann wissen wir erstmal, was in welche Richtung überhaupt das System geht. So, genau. Schritt 2 fängt mit Verpflichtung an. Ah, sehe schon, muss ich erwürfeln? Ja, also jein, die kannst du ja auch aussuchen, aber wir können sie auch erwürfeln. So, wir müssen erstmal, wissen wir gar nicht genau, wie viele Spieler wir sind. Ich gehe jetzt mal von 4 Spielern aus. Da kriegt jeder 4 oder 5, genau, dann gibt es jeweils 10 Punkte Verpflichtung. Erkläre ich jetzt mal kurz, was Verpflichtungen sind. Also, Verpflichtungen sind erstmal, genau wie der Name sagt, irgendwelche Beziehungen von dir, dass du noch Familie hast, um die du dich kümmern musst, dass du jemandem Gefallen schuldest oder Geld schuldest, dass du ein Krimineller bist, dass jemand dich erpresst, dass du einer Sucht nachgehst und so weiter. Und ja, jeder Charakter, je nach Gruppengröße, bekommt davon ein paar Mindestpunkte. Bei 4 oder 5 Spielern also 10. Man kann sie dann noch maximal verdoppeln. Du könntest also bis zu 20 raufgehen und dann kriegst du für 5 zusätzliche Verpflichtungspunkte 1000 Credits für die Ausrüstung oder 5 Start-EP zusätzlich, beziehungsweise 10 Start-EP und 2500 Credits für eine Erhöhung um 10. Okay, also quasi wie ein Nachteilsystem. Je mehr Punkte ich da jetzt investiere, desto... Richtig, genau. Ah, ja. Bei Nachteilen, die sind ja oft statisch, also sprich, sind dir dein ganzes Systemleben, hängen sie dir an oder werden für Erfahrungspunkte, gibt es auch ein paar Systeme, wo du die dann irgendwann wegkaufen kannst. Hier ist das so ähnlich, die Verpflichtungen, also es kann passieren, dass sie die Verpflichtung senken, es kann aber genauso gut passieren, dass wenn du jemanden das Raumschiff klaust und den überleben lässt, dass du dafür neue Verpflichtungen auferlegt bekommst, ah, okay. Weil der dich jetzt zum Beispiel jagt, weil du seinen Raumschiff geklaut hast. Das klingt ja schon mal sehr abwechslungsreich. Ja, es soll auf jeden Fall dazu dienen, dich direkt ins erste Abenteuer zu katapultieren. Genau, da habe ich auch schon rausgesucht. Es gibt ein paar Verpflichtungen für Haupt- und Nebenplots, die sich da besonders gut eignen. Ja, du kannst also mal auswürfeln und dann können wir das sozusagen zusammen ausarbeiten. Also okay. Da macht es halt Sinn, zusammenzuarbeiten, weil der soll dich ja mit dem Abenteuer verbinden. Ja. So, genau, gebe ich dir mal die 100, kannst du mal würfeln. Und dann ist aber jetzt unabhängig von der Klasse und von der Rasse. Ja, genau, das machst du halt wirklich vorweg. Also wir können natürlich auch den Schritt uns aufsparen, so ist das nicht. Nein, wir müssen jetzt, wir legen hier alles blank heute. Ja, also... damit auch die blanklegen tun wir es auf jeden Fall. Ich meine, wir müssen es bloß jetzt zwingend blanklegen. Damit die gesamte Hörerschaft auch an meinem künftigen Scheitern teilhaben kann. Ja. Immerhin, du bist ja kein Heckmaster-Charakter, der in 5 Stunden ausgearbeitet wurde und 5 Minuten gestorben ist. Das war auch nicht mein Charakter. Das war nicht dein Charakter, das war lange. Das hätte eigentlich dein Charakter sein müssen, aber. So, was habe ich hingezaubert? Eine 57. Dann bist du bei Pflicht und Ehre. Oh ja. Der Charakter wird von einem tiefen Pflichtgefühl geleitet, zum Beispiel gegenüber dem Militär, einem abgeschlossenen Vertrag oder einem Ehrenkodex unter Dieben. Im Gegensatz zu den Verpflichtungen Eid ist ein Charakter mit Pflicht und Ehre durch das Gesetz oder ein Ritual an eine Organisation oder Ideologie gebunden, wodurch es für ihn äußerst schwierig oder schmerzhaft wird, dagegen zu verstoßen. Gut, dann müssen wir mal gucken, wie das passt. Also müssen wir einfach mal weitermachen. Wenn du ein Druide bist, dann kann man das halt ganz anders auslegen, ja, als eben drum. Wenn du ein Kopfgeldjäger bist. Deswegen, da macht das schon Sinn, erstmal weiterzumachen. Ich gucke mal, ob das hier irgendwo auftaucht, aber ich meine, das wäre der Fall, dass wir das Flücht und Ehre, ja, haben wir zum Beispiel bei Gefallen dabei, ja, haben wir bei mehreren Sachen dabei. Das würden wir schon unterkriegen. Genau, dann wäre die zweite Frage, oder was du dir schon mal nebenbei überlegen kannst, ob du weitere Verpflichtungen auf dich nimmst, um halt von vornherein Vorteile zu haben. Ja. Die, genau. dann ist natürlich die Frage, was gibt es denn eigentlich, was, wie wirkt dieser Nachteil aus? Also bei The Book würfelt man, macht man quasi eine Gruppentabelle mit den ganzen Verpflichtungen, würfelt die vorab als Spielleiter einmal. Und du hast ja maximal 20 Punkte, der nächste auch und so weiter. Da hat man eine Liste, die maximal bis 100 geht am Anfang. Würfelt das aus, ich habe jetzt eine 15 gewürfelt, da du der erste Charakter bist und sagen wir, du hast 5 Punkte zusätzlich genommen, dann würde ich jetzt deine Obligation in diesem Abenteuer anspielen. Ja. Eine Verpflichtung. Und baue die also mit ins Abenteuer ein. Ja, also angenommen, ein Kopfgeld ist auf dich ausgesetzt, dann tauchen zum Beispiel während des Abenteuers zum Beispiel Kopfgeldjäger auf. Oder du findest halt da, ein Schreiben von dir, wo Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist, wo dich andere darauf an, wo dich deine Mitcharaktere darauf ansprechen, etc. Ja. Dafür bist du denn dieser Situation von Anfang an gestresster und die anderen verspüren auch einen gewissen Druck, weil du ja gestresst bist. Das heißt, du kriegst 2 Stresspunkte, sie kriegen einen und ja, so als zusätzliche Schwierigkeit. Angenommen, die Gruppenverpflichtung steigt über 100, kann keiner mehr Erfahrungspunkte ausgeben, bis der Stress wieder unter 100 gesunken ist. Und es ist ein Maß dafür, wie stark ihr quasi kriminell mittlerweile aktiv seid. Wenn ihr nahe der 100 seid, dann seid ihr quasi in der Verbrecherszene auf dem Schwarzmarkt bekannte Größen und es ist gar kein Problem für euch, irgendeinen Hehler zu finden oder so. Ja. Umgekehrt, wenn ihr jetzt auch mit seriösen Leuten wie einem Politiker oder der Polizei oder wenn ihr durch den Zoll wollt, dann gibt es immer Probleme, die wollen sich nicht mit euch treffen oder der Zoll wird euch nicht einfach so anstandslos durchlassen, sondern immer euer Raumschiff besonders gründlich unter die Lupe nehmen, wenn er euch schon mal in die Finger kriegt. Genau, und hast du eine niedrige Obligation, dann hast du wiederum wenig Probleme davon, wenn du halt wirklich einen offiziellen Notruf absetzen musst oder mal durch den Zoll wirst du durchgewunken etc. Genau, also es hat quasi In-wie-Outgame-Auswirkungen. Ich finde das eine ganz tolle Mechanik eigentlich. Ja, Outgame finde ich auch gut. Ja. Die, ja, wir hatten es, ich habe jetzt noch eine weitere Star Wars-Runde gefunden, wo ich mitgespielt habe. Genau, die haben das noch nicht so stark benutzt, aber persönlich finde ich dieses System eigentlich sehr elegant. Ja, bringt ja auch ein bisschen Pfeffer rein, ne? Wenn man das dementsprechend auf jeden Fall, genau. Also ich mag es ja generell, wenn ich durchaus ein geschriebenes Abenteuer habe, dem ich aber Elemente setzen kann, die quasi frisch dafür sind, weil ich selber einbauen muss oder so. Das finde ich immer super. Also habe ich quasi eine Basis, die ich vorbereiten kann, aber immer was, wo ich auch wieder kreativ was machen kann. Mhm. So, Schritt 3, Wahl der Spezies. Wir haben dann folgende zur Auswahl. Botaner, Druiden, Gant, Menschen, Rodianer, Trandoshaner, Twi'lek oder Wookies. Genau, ganz kurz, wer was ist, wirst du wahrscheinlich auch zum Großteil kennen. Botaner sind diese Hundeartigen, gelten als Informationshändler. Botaner sind eher katzenartig, ne? Stimmt, Katzen und eher so, ja, also das Bild hier ist mehr so Puma-artig, das stimmt, aber ich meine, die sind auch häufig hundeartig. Jedenfalls hatte ich neulich einen Comic gelesen, der sah sehr hundeartig aus. Und ich meine, das war ein Botaner. Na gut, also wie auch immer. Mag es auch da neben Formen geben. Richtig. Das ist halt Süd- und Nord-Botaner. Ach, wie die Klingonen. Ja, auch, ja, ganz genau. Druiden haben natürlich eine ganz breite Bandbreite an Modellen. Also kannst Medi-Druiden, Protokoll-Druiden, Attentäter-Druiden, auch Astromech-Druiden. Ja. Das wäre. Es gibt den Supercomic Darth and Droids, da spielt auch einer einen Astro-Druiden und vergisst dann aber immer halt wie so einer zu reden und spricht halt immer mit den anderen Charakteren und bis dann der Spieler immer sagt: Du musst eine Nacht herausspielen! Ah, verständlich. Es gibt auch eine wunderbare App dafür für Astro-Mech-Druiden, aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist schon sehr nützlich, wenn du einen Druiden hättest, der auch sprechen kann. Ja, klar. Wobei, bei Star Wars geht man immer davon aus, also es gibt keine konkrete Sprachregelung, weil es gibt ja quasi unendlich viele Sprachen, sondern dass man immer irgendwie verstanden wird. Das heißt, angenommen, ich habe einen Wookie in der Gruppe, die auch nicht sich artikulieren können aufgrund ihrer Laute. Bitte? Aufgrund ihrer Laute. Ja, also sie können nur diese Laute produzieren und eben nicht richtig sprechen, weil sie dafür biologisch nicht ausgestattet sind. Bis auf einen Wookie, der krank ist, gibt es, glaube ich, bei der Fortsetzung mit Thrawn, der Thrawn-Trilogie. Naja, jedenfalls, aber dann nimmt man an, wie Han Solo, dass jemand in der Gruppe gibt, der ihn versteht und der dann dafür weiterreden kann. So würde man das wahrscheinlich mit dem Astro-Droiden halt auch handhaben. Dass nicht jeder ihn versteht, aber zumindest einer aus der Gruppe ihn versteht und dann halt da weiter übersetzen kann. Hat ja auch rollenspielerisches Potenzial, trotzdem, das würde ich erstmal nicht unbedingt so befürworten. Gant, das sind die Methanatmer, Atmer, die, da gibt es auch einen, der in der Clone Wars Serie, der da mehrmals als Jedi-Meister auftritt, auch als Kopfgeldjäger sehr berühmt und bekannt. Menschen, soweit klar, die dominierende Spezies im Star Wars Universum, auch wenn es keine Erde dort gibt, sind sie weit verbreitet und das Imperium ist ja quasi auch privilegiert Menschen und diskriminiert andere Außerirdische. Dafür, dass die Menschen halt so gerne machen. Ja. Rodianer. Das sind natürlich die Deutschen, die wir ja festgestellt haben. Du meinst Gaucho-Gate. Ich spiele auf das Gaucho-Gate an, ja. Ja, wahrscheinlich. Ich bin gespannt, wie schnell du die Folge schneidest. Ich Weltmeister! Endlich. Gut. Haben wir das Thema jetzt auch abgehakt. Ich wollte WM ja reinbringen, haben wir jetzt auch geschafft. Toll. Steilvorlage war da. Absolut. Ja, Rodianer gehen aufrecht. Sind echsenartige, geborene Jäger und haben sehr gute Instinkte. Stammen von Kletterechsen an, können also auch körperlich sich gut klettern, genau. Gute Nase und so weiter. Sind eigentlich so die ganz klassischen Kopfgeldjäger. Ja, genau. Ja, Stichwort Greedo. Genau. Aber auch Rodianer. Richtig. Genau, und dann gibt es noch Tanoshaner. Das sind ebenfalls Echsenartige, aber wesentlich grobschlächtiger, aggressiver. Sind keine Kopfgeldjäger, sind aber häufig Jäger. Also jagen in Stammesverbänden, auch bevorzugt andere Humanoide, haben früher wohl auch gerne mal Jedis gejagt. Jetzt, wo die so mächtig sind, gibt es aber bei Clone Wars zum Beispiel eine Folge, wo sie Jedi-Jünger jagen. Auch sehr schön. Mhm. Genau, also kann man so ein bisschen wie mit Prädatoren vergleichen. Ja, natürlich nicht von ihrer Mächtigkeit her, aber so von ihren Volkseigenschaften her. Gelten auch als sehr rachsüchtig. Ja, also auch gibt viele Kopfgeldjäger bei den Tranoshanern. Twi'lek. Ja, das sind die Kopffüßler sozusagen. Kopffüßler, Kopfschwänzler. Also mit den beiden Tentakelköpfen. Ja, Kopffüßler. Kopffüßler war die nächste Evolutionsstufe. Genau. Viele leben unterirdisch auf ihrem Planeten. Rylos ist halt bekannt für Spice, woraus Killersticks gemacht werden, also die Star Wars Drogen. Und für Sklaven. Also viele Twi'lek sind in die Sklaverei verkauft worden, insbesondere auch bekannt als Tänzerin. Mhm. Da müssten sie auch im Film drin sein, eine Twi'lek-Tänzerin. Genau, also unter Sklaven findet man viele Twi'leks, aber es gibt halt auch genug freie Twi'leks, die sich eben, da sie halt häufig als Sklaven verkauft worden sind, halt auch gerade am äußeren Rand weit verbreitet. Bin auch der Meinung, oder glaube mich zu erinnern, dass die Twi'leks neben den Menschen die weit verbreitetste Rasse ist, ne? Das kann gut sein, ja. Also weil sie sehr vermehrungsfreudig sind, das stimmt. Und einfach, weil diese Sklaven halt überall hin verkauft wurden und die scheinen schon sehr fügsam zu sein. Ne? Anders als mit Wookiee-Sklaven. Die nimmt man auch gerne als Sklaven, die sind aber alles andere als fügsam. Das ist richtig. Die sind auch ein bisschen anders drauf dann, ja. Also deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie mit am weitesten, die zweitweitest verbreitete Rasse ist, genau. Dann haben wir noch Wookies. Ja, also Chewbacca, genau. Die stammen ja von Kashyyyk. Genau. Einem Waldplaneten, können entsprechend gut klettern. kennen sich aber erstaunlicherweise auch extrem gut mit Technik aus. Und ja gibt auch viele Wookies, die als Piloten, als Kopfgeldjäger etc. ihr Unwesen treiben. Genau, Besonderheit hat man auch gesagt, sie können auch nicht die normal, die Basic heißt das hier, ja, sprechen. Aber genau, das ist ja über die Gruppe geregelt, dass man da das irgendwie doch an den Mann kriegt. Ja, das wären die 8 Rassen. Hast du da schon einen Favoriten? Ja, Druide. Druide, ja, definitiv. Okay, habe ich auch gemacht. Ich habe Q3DO2. Wissenschaftliche Assistenzroboter. Ah, sehr gut. Natürlich mit Roboterstimme, auch wenn es bei Star Wars die meisten Roboter normal sprechen, dachte ich, zum Flair trägt das doch ein bisschen. Zum Schluss bin ich dann zum Gegner für Unterkunft Baumaschinen-Kontakter geworden. Ja. Genau. Also wir haben verschiedene Klassifikationen von Druiden. Weg. Weg. Assassinen-Druide. Ich lese die Klassifikation trotzdem mal durch. Ja. Vor. Das ist nicht uninteressant. Klasse 1, erster Grad. Hochintelligente Druiden. Druiden. Ich habe übrigens bei mir auf dem Bogen auch Druide geschrieben. Ist dann irgendwann so, ist ja doch ein Druide. Das kann ja schon mal passieren. Hochintelligente Druiden sind Spezialisten in den Gebieten Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin. Was ihnen fehlt, ist gesunder Menschenverstand. Genau so einen habe ich genommen. Klasse 2. Druiden der Klasse 2 arbeiten meist im technischen Ingenieursbereich als Mechaniker oder Astronavigatoren. Man schätzt sie besonders für hohe Intelligenz, ihr harmloses Äußeres und ihre exzentrische Art. Okay. Klasse 3. Druiden dritten Grades haben meist eine humanoide Erscheinungsform, sind für die direkte Zusammenarbeit mit organischen Wesen geschaffen. Ihr Spezialgebiet sind Öffentlichkeitsarbeit und Dienstleistung, zum Beispiel als Dolmetscher, Lehrer, Buchhalter und Attaché. Druiden der Klasse 4 sind mit Waffensystemen ausgestattet, wurden für den Sicherheitsdienst, das Militär, für Schaukämpfe oder sogar Auftragsmorde geschaffen. Also wärst du wahrscheinlich ein Klasse 4 Druide. Ja. Klasse 5, 5. Grad. Druiden 5. Grades sind gewöhnliche Arbeiter, denen eine Vielzahl körperlich schwerer Aufgaben zukommt, von der Müllabfuhr bis zum Lastenheber. Die meisten haben nicht genug kognitive Fähigkeit, um sich ihres Selbst bewusst zu werden. So. Okay, verstehe. Also das ist jetzt quasi Evolutionsstufen. Ja? Der erste, Klasse 1 ist die höchste Stufe und Klasse 5 dann... Nee, das ist ja die Aufgabeneinteilung. Also ja, von der Intelligenz her kannst du ja, klar, Klasse 1 und 2 sind intelligente Druiden, aber so ein Attentäter-Druide muss auch ziemlich intelligent sein. Auch besonders autark, also das würde ich eher in der Aufgabeneinteilung sehen. Ja, wofür zuständig ist. So, Protokoll-Druiden, Attentäter. Aber wie dem auch sei, es darf ein Attentäter-Druide sein. Genau, dann lese ich nochmal den Abschnitt zu IG-Attentäter-Druiden aus den Holovan-Maschinenwerken vor. An der Spitze der berüchtigten IG-Serie steht der gefürchtete und tödliche IG-88, einer der gefährlichsten Attentäter-Druiden der Galaxis. IG-Druiden treffen fast nie auf einen Feind, den sie nicht eliminieren können. Und gemäß ihrer humorlosen Persönlichkeit verfolgen sie jeden Auftrag wortgetreu. Toll. Ja. So humorlos wie ich. Mhm. So, also Druide legt fest, erstmal alle Werte für die Begabung, also die Attribute sozusagen von Star Wars. Und zwar hast du die Attribute besonders niedrig, nämlich alle auf 1. Das hört mir gut an. Ja, aber besonders viele EP, um dich halt unterschiedlich hochzukaufen. Natürlich hast du noch Sonderfähigkeiten, wie dass du wieder schlafen, atmen musst, gegen alle Arten von Giften immun bist, dass du anorganisch bist, deswegen nicht auf normalen Weg kalt werden kannst, dass du ein mechanisches Wesen bist und daher nicht durch Machtsensitive beeinflusst werden kann, gedanklich jedenfalls, Teleportation natürlich schon. Ach ja, und noch ein Hinweis auf Bezug auf Ausrüstung. Wenn du Ausrüstung kaufst, zum Beispiel Rüstung, dann darfst du das quasi, ist das regeltechnisch eine Rüstung, aber ausrüstungstechnisch kannst du das zum Beispiel als hier angeschweißte oder Panzerplatten oder eine Waffe kann halt bei dir integriert sein im Arm und so weiter. Darf man also mal ein bisschen interpretieren. Genau, die kaufst du noch hoch, deswegen hast du auch eine Radiergummi. Ja. Ja, ich bin überrascht. Das ist kann oder die Gummi. So, genau. Schreibt dir mal erstmal auf 175 Erfahrungspunkte. Ja, ich mach das mal hier unten. Ja, du kannst auch am Rand irgendwo, die werden ja ständig wechseln. Die können wir gleich ausgeben. So, Schritt 4 und 5. Wahl des Berufs und der Spezialisierung. Genau, wir haben 6 Berufe, die wir dann unterschiedlich spezialisieren können. Also, wir haben den Entdecker mit den Unterkategorien Grenzgänger, Händler und Kundschafter. Quasi der Neugierige. Den Kolonisten mit den Spezialisierungen Arzt, Gelehrter oder Politiker. Das sieht schon... Ja, hundeartig aus, ne? Hundeartig aus, ja, stimmt. Ja gut, von der Nase her... Ja, aber sieht ja aus wie ein Löwe jetzt so, also wenn man es ja, auf den Kopf dreht. Ja. Mag vielleicht dann auch an der Zeichnung gelegen haben. Ja, ich habe noch so ein Zeichen mit so einer wirklich langen Schnauze, wie sie... Also für Katzen ja untypisch ist, sondern... Ja, Hundetypisch, ne? Gut. Also, Kolonist, Arzt, Gelehrter oder Politiker. Dann hätten wir den Kopfgeldjäger, das müsste übrigens so ein Attentäter-Druide sein. Ja. Den man auch aus, ich weiß gar nicht, welchen der drei Teile er auftaucht, ist er mit in der Kantine. Also er taucht auf jeden Fall auch in den Originalfilmen auf. Ein Kopfgeldjäger hat die Spezialisierungen Attentäter, Powertech oder Überlebenskünstler. Ich glaube bei der Jagd auf Han Solo. Ja, das kann sein, ja, stimmt. Einer der von denen war. Dann gibt es den Schmuggler, der spezialisiert ist auf Dieb, Pilot oder Schurke. Den Söldner, der wiederum spezialisiert ist auf Leibwächter, Marodeur oder Soldat. Das müsste es gewesen sein. Oh, nee, der Techniker fehlt noch. Der ist auf Hacker, Mechaniker oder Outlaw-Techniker spezialisiert. Auf eins davon. Ja, genau. Grundsätzlich kann man auch später, man kann auch von Anfang an mehrere Spezialisierungen haben. Auf jeden Fall ist dafür ausgelegt, dass du später mehrere Spezialisierungen hast. Ne? Das wird ja in quasi anhand der Trilogie abgeleitet. Da hast du Han Solo, der anfangs Schmuggler ist und später sich zum verantwortungsvollen General. General, ja. Der auch gleichzeitig immer mit pilotiert. Genau. Genau, und dann hast du genauso also später Lando Calrissian zum Beispiel als Wirtschaftsboss, wo du aber auch weißt, dass der Schmuggler ist und auch ein Pilot. Also ne, das haben sie dann halt so aufgebaut. Genau. Gut, springt dir dann schon was ins Auge? Ja, was war nochmal jetzt beim Kuppeltier? Die Spezialisierung? Attentäter? Attentäter, Powertech und Überlebenskünstler. Powertech, was ist denn der Powertech? Das Werkzeug für alle Fälle. Das Werkzeug für alle Fälle. Die Einmannarmee. Naja. genau, sich viele Kopfgeldjäger auf Hightech-Ausrüstung und Waffen spezialisieren. Genau, da kannst du dir von den... also wie Boba Fett. Der nicht hier Attentäter ist, weiß ich nicht. Ja, aber das mag schon nicht falsch sein. Genau, da kannst du dir später personalisierte Ausrüstung erstellen. Das heißt, deine Waffen den kannst du Verbesserungen verpassen. Ja. Über das, was regeltechnisch für normale Leute möglich ist, hinaus. Genau, deine Berufsfertigkeiten, deine speziellen, werden dann einschüchtern, Handgemenge, leichte Fernkampfwaffen, Mechanik. Über die normalen Berufsfertigkeiten hinaus. Genau, hier siehst du so einen Talentbaum. Die haben dann teilweise Anbindung an andere, teilweise auch nicht. Mhm. Hier hat sich sehr so keine Verbindung mehr. Muss mal gucken, wie man was kauft. Ja. Okay, gut, das war's. Klingt so schlecht, ist schon mal nicht. Und der Attentäter, kannst du noch mal? Der Attentäter, ja, der hat natürlich sowas wie Präzisionsschuss oder Todesstoß oder Schnellziehen. Ne? Der ist halt für den genau. Fernkampf. Ja. Dann Attentäter. Ja, der Attentäter. Spezialisierung Attentäter ist. Ja, okay. Der Dinge. Das kannst du dir schon mal eintragen. Bei Spezies, Beruf, Talentbaum kannst du schon mal alles eintragen. Ja. Das darfst du auch zum Beispiel machen. Spezies Droide. Ich empfehle ein O. Beruf. Kopfgeldjäger. Genau. Und Talentbaum wir dann Attentäter. Hier als Attentäter, das Skalpell der Politik. Vielleicht gibt es ja unter den Zuhörern jemanden, der Knights of the Old Republic gespielt hat. Da gibt es ja auch einen phänomenalen Attentäter-Droiden. Jawohl. Gut, jetzt können wir deine Erfahrungspunkte ausgeben, oder besser gesagt, du kannst sie ausgeben. Und halt ist die Frage, was können wir dafür machen? Wir können, und das können wir nur bei der Charaktererschaffung, Eigenschaften steigern. Und zwar würde es 2 Punkte kosten, eine Eigenschaft von 1 auf 2 zu steigern. Es würde 3 Punkte kosten, sie noch von 2 auf 3 zu steigern. Also von 1 auf 3 würde insgesamt 50 kosten. Ja. Und was ist da auch 4 das Maximum, wie bei Warhammer? Kannst du theoretisch auch auf 5 steigern. Dann hättest du allerdings kaum Punkte übrig. 40, 50, das wären 140 Punkte, also da würde ich ein wenig grinsen, aber da, theoretisch geht das. Genau, 6 ist das absolute Maximum, bei der Charakterschaffung bis zu 5. Mhm. Weil schon das teuer ist. So, dann können wir Fertigkeiten kaufen, wobei du kriegst noch einen Basissatz an Fertigkeiten. Als Druide kriegst du besonders viele Fertigkeiten. Der normale Charakter kriegt 4 von seinem Beruf und 2 von seiner Spezialisierung. Du kriegst 6 von deinem Beruf und 3 von deiner Spezialisierung. Okay. Ja, genau. Da kannst du dann, nachdem du die vergeben hast, kannst du dann da weitere Ränge in Fertigkeiten kaufen. Die kosten den neuen Rang mal 5 in Erfahrungspunkten und über Rang 2 geht es am Anfang nicht. Ja. Du kannst Talente aus dem Talentbaum kaufen. Ja, so viel wie du willst, bis du keine Idee mehr hast. Genau, der Talentbaum, wir haben ihn gerade gesehen, fängt ja bei 5 an. Das heißt, genau, du hast jetzt zum Beispiel für 5 Punkte Starrsinn, dein Erschöpfungslimit steigt, also du erhältst mehr Erschöpfung aus. Also alles, was dich stresst oder deine Ausdauer kostet. Zum Beispiel, wenn du dich mehr bewegst in einer Kampfrunde als üblich, kann man das auch für 2 Erschöpfungspunkte machen. Ne? Da würde halt dein Limit um 1 steigen. Todesstoß, genau, da kriegst du, wenn du Crits auswürfelst, plus 10. Also für Gegner, für Crits, die du verursachst, wohlgemerkt, nicht für eigene. Das wäre ja sonst schlecht. Pirscher, bekommst du für Heimlichkeit und Körperbeherrschung einen Vorteilswürfel. Das ist der blaue sechsseitige Würfel, quasi der schlechteste von den ganzen Würfeln, aber ja, trotzdem natürlich bringt er was. Oder ausweichen. Da kannst du X Erschöpfung hinnehmen, um sie die Probe des Gegners aufzuwerten. Die Schwierigkeit aufzuwerten. Genau, und dann gehen wir mal kurz auf die Würfel ein. Also angenommen, du hast jetzt in einem Attribut, du behältst, oder in der Eigenschaft, du behältst da den einen Punkt und hast dann 2 Punkte auf leichte Fernkampfwaffen. Nee, ich schätze mal auf schwere Fernkampfwaffen. Kann natürlich auch sein. Ich habe schon gesehen, schwere Fernkampfwaffen kriegst du auf jeden Fall. So, dann darfst du am Anfang 2 grüne Würfel nehmen. Immer der Wert, der höher ist, das ist normalerweise zu Anfang dein Attribut, kann aber eben, wie in dem Beispiel gesehen, auch deine Fertigkeit sein. Du würdest dann den einen Würfel, den niedrigen Wert, aufwerten. Dann hast du quasi einen grünen und einen gelben. Das ist nicht wie bei Warhammer, kriegst du die ja zusätzlich. Ah, stimmt. Ja, ist halt. Die Würfel sind ähnlich wie bei Warhammer, aber halt das Ganze ist halt gestreamlined, es gibt halt keine Zustände und so weiter. Ja, auch die Würfelbelegung ist teilweise anders, sind viel mehr Doppelbelegungen drauf. Genau, die Würfel sind gekennzeichnet. Es gibt 3 positive Symbole. Es gibt hier den Stern, das ist quasi der Erfolg. Man muss mehr Erfolge als Fehlschläge haben. Es gibt dieses Symbol, das ist der Vorteil, quasi der Kranz. ja. Genau, dann kann noch etwas Vorteilhaftes passieren. Das hängt natürlich davon ab, was du gerade machst. Wenn du zum Beispiel einen Computer durchsuchst, irgendwas Bestimmtes finden willst, dann kann es sein, wenn du Vorteile erwürfelst, dass du zusätzliche Informationen findest oder andere Informationen, die dir etwas nützen. Wenn du im Kampf ist es relativ klar geregelt, ne? Da kannst du denn dem Nächsten, der dran ist, von dir einen Vorteil verpassen, da kannst du dem Gegner einen Nachteilswürfel verpassen. Da kannst du eine Zusatzaktion machen oder eine Zusatzbewegung machen. Ja. Genau, das kostet auch unterschiedliche Vorteilspunkte, das kann man dann genau nachgucken. Ne? Und je nach Fertigkeitswurf macht der das ein oder andere Sinn. Ja, und dann gibt es schließlich nur auf den hohen, auf den zwölfseitigen, gibt es halt das Triumph-Symbol. Das steht dann halt für einen besonderen Erfolg, quasi der Crit. Genau, im Kampf würde auch Crits auslösen. Genau, Waffen haben Crit-Werte, zum Beispiel irgendwelche leichten Waffen 4, irgendeine schwere Waffe vielleicht 2. Das heißt, du kannst für 2 bzw. 4 Vorteile halt einen Crit auslösen oder halt für so ein Triumph-Symbol. Mhm. Genau, und dem entgegen entsteht, hast du halt auch 3 Schwierigkeitswürfel. Achso, wir haben ja noch den dritten Würfel, das ist der Vorteilswürfel. Das heißt, den kannst du mal dir dann hinnehmen, wenn du in einer vorteilhaften Situation bist. Also im Kampf, wenn du zielst oder wenn du von jemandem von oben herabschießt oder du dir anderweitig einen Vorteil im Kampf erarbeitet hast, wenn du das bei der Computerhackenprobe, wenn du zum Beispiel besondere Software benutzt, die das erleichtert, wenn du damit, wenn du vielleicht schon mal da eingedrungen warst oder wenn du vorher das Passwort in Erfahrung gebracht hast oder den Typen kennst, der das Passwort sich ausgedacht hat, dass du das sozusagen dadurch einschränken kannst, ne? Dann kannst du dir dafür einen Vorteilswürfel nehmen bzw. anfragen, ob das nicht ein Vorteil für dich ist, und dann kann ich dir den als Spieler da verpassen. Okay. Genau. Und da gibt es dann genau die 3 Gegenwürfel zu. Der 8-seitige lilane ist der Schwierigkeitswürfel. Genau, da gibt es dann halt genau die gegenteiligen Effekte. Den Triumph wird negiert durch Verzweiflung. Der erfolgt durch die Niederlage, das sind die 3 Gegensymbole, und der Vorteil quasi durch den Nachteil, da heißt irgendwie noch anders, aber naja, also Prinzip relativ verständlich, ne? Und halt diese lilanen Würfel können halt auch aufgewertet werden. Dadurch kommen halt auch Patzer ins Spiel, quasi die Verzweiflung. Das wäre das hier. Genau, und das kann dann halt auch legendäre Patzer auslösen. Legendäre Patzer. Legendäre Patzer, genau. Wichtig ist, so ein Patzer kommt aber auch erst dann zum Tragen, wenn dein Wurf nicht erfolgreich war. Und diese Symbole selber erzählen auch immer als Erfolg und Misserfolg, also der Triumph und das Verzweiflungssymbol. Ja, also im Prinzip ganz leicht. Ich habe ja auch eine Proberunde auf dem Ding geleitet mittlerweile. Da hatten das alle nach 2-3 Würfeln wirklich drauf. Das, genau, also wenn man das einmal mit dem Beginner-Set spielt oder eins der Einstiegsabenteuer, das geht wirklich schnell. Genau, da kann ich auch durchaus das Einstiegsabenteuer Im Schatten der schwarzen Sonne empfehlen. Da sind nämlich die Regeln auch nochmal knackig auf 17 Seiten drin. Die kann man, oder noch nicht mal, es sind glaube ich 9 Seiten, sind die eigentlichen Regeln. Da sind auf den Charakterbögen dann auch die Würfelsymbole drauf und so weiter. Also das ist wirklich gut gemacht, um diese Mechanik schnell drauf zu kriegen. Ja. Jetzt sollte man an der Stelle nochmal das Einsteiger-Set erwähnen. Ja. In dem ja schon so ein Würfelsatz mit drin ist. Richtig, das Einsteiger-Set lohnt sich auf jeden Fall. Da kriegt man für, wenn man zum Heidelbeeren Flagship Store geht, wie zum Beispiel in Wolfsburg einer steht, kostet das Ding sogar unter 20 Euro. Im Netz gibt es das für bis zu 25 Euro. Man erhält ein Abenteuer, was nett ist, sage ich mal, auf jeden Fall gut einführt. Man erhält schon mal die Regeln in leichter Version, kompakter Version. Man erhält Kartenmaterial, Tokens und einen Satz Würfel, die ja allein auch schon so um die 10 kosten. Ja. Und 4 Charaktere mit netter Charaktermappe, wo man sagen muss, dass sie halt nicht kompatibel sind zu denen aus dem Grundregelwerk. Das heißt, sie haben die Spezialisierung haben sie weggelassen, aber sie haben jetzt nicht gesagt, nehmen wir nur einfach einen mit Spezialisierung Attentäter, so wie du, sondern sie haben halt die 3 Talentbäume immer gemischt. Mhm, deswegen kriegst du das nicht entmuddelt. Das heißt, da musst du quasi nochmal umbauen, dann, wenn du das mit den normalen Regeln weiterspielen willst. Gut, aber davon ab ist das ein super Set, das auch halt hervorragend die Anwendung von den Verpflichtungen zeigt und so weiter. Genau. Ja, also kann man empfehlen. Gibt es auch noch ein Fortsetzungsabenteuer, das ist das, was wir gerade spielen. Das ist dann der lange Arm des Hutten. Gibt es auch im Netz kostenlos. Da stecken auch einige Spieleabende drin, glaube ich. Mhm. in dem. Also Schwarze Sonne hatte ich jetzt an einem Spielabend durch, aber das andere, Lange Abend des Hutten, dauert glaube ich locker 2-3. Um genau zu sein, die spielen jetzt schon 3 Abende dran, also dauert es wohl da sogar noch länger. Man kommt immer darauf an, wie knackig man das macht. Also ich bin ja dafür, auch das Regelbuch scheint dafür zu sein, dass man es knackig halten soll. Also es gibt zum Beispiel, was ich wunderbar fand, dass nochmal darauf aufmerksam gemacht wird, dass Star Wars die Filme meistens in Medias Res Einstiege benutzen. Also man fängt mittendrin an. Ne? Ich sag nur Episode 4. Mit dem Raum, mit der Raumschiff. Man sieht das Raumschiff, ja. Es wird beschossen, dann wird angedockt und die Kopfgeldjäger, wollte ich sagen, die Sturmtruppen dringen ein. Man sieht Darth Vader, man sieht die Roboter fliehen, also Action, Action, Action. Und genauso soll man Star Wars Abenteuer beginnen, wird empfohlen. Das wird auch zum Beispiel im Schatten der schwarzen Sonne gut gehalten. Gut eingehalten. Da ist quasi die Gruppe macht einen Einbruch. Genau, das kann ich vorweg verraten, weil da die Spieler in dem Sinne keinen Einfluss drauf haben. Und das Abenteuer beginnt dann damit, dass halt da Alarm ausgelöst wird und die Spieler da möglichst schnell weg müssen. Also man beginnt nicht wie bei Shadowrun, dass man 18 Stunden lang diesen Einbruch plant, der dann eh wieder... Ja, ich wollte es gerade sagen, der dann so schief geht. Sondern man beginnt gleich an der Stelle, wo es schief geht. Ja, also das hat bei der Gruppe wunderbar hingehauen. Das Schwierige ist, glaube ich, beim ersten Abenteuer geht das ganz leicht. Bei den weiteren, da muss man sehen, weil man ja immer Festlegungen treffen muss als Spielleiter, die Spieler vielleicht gar nicht so treffen würden. Also man muss... Ja, da muss man mal sehen, wie das klappt einfach. Muss auch nicht jeder Einstieg in Medias Res Einstieg sein. Genau, bei Beginner Box ist das wieder genauso. Da ist dann, dass die Charaktere quasi vor Temo den Hutten weglaufen, geflohen sind und der hat seine Verfolger hinterhergeschickt, seine Wachen, Gamorianer, so heißen sie. Mhm. Die Schweinewesen. Schweinewesen, genau. Und die sind ja auch ein bisschen dumm. Naja, und die Charaktere stürmen in eine Kantine, um sich da zu verstecken. Kantina, um sich zu verstecken. Und zwar die klassische Kantina natürlich. Mhm, es ist nicht, sicher. Ist nicht die Mos Eisley Bar, aber sieht halt sehr, sehr so aus. Es gibt auch eine Twi'lek-Tänzerin und so weiter, ja. Die Band und naja. Halt sofort Star Wars fliegen und die dann hinterher. Und je nachdem, wie gut man sich versteckt hat oder nicht, dann. Also jedenfalls hat man gleich diese Action mit, man wird verfolgt, weg hier verstecken oder aus dem Klofenster fliehen oder auf was man auch immer kommt. Ja. Das ist also meiner Meinung nach durchaus gut getroffen. Auch eine gute Idee, das nochmal zu betonen im Regelwerk. In Tannenorn gibt es auch schon wieder Diskussionen darum. Natürlich gibt es da Diskussionen drum. Klar. Tannenlohn. Ob manche scheinen das normal zu spielen, deswegen dauert das für die normal lange, wie andere Rollenspiele, aber manche scheinen da schon das ein bisschen fixer zu spielen, sich halt auf die Action-Szenen zu konzentrieren. Das muss Action heißt ja nicht Kampfszenen, um Gottes Willen. Also zum Beispiel im Schatten der schwarzen Sonne macht das sehr gut, hat investigative Szenen, aber trotzdem knackig aufbereitet. Und vor allen Dingen, das wirkt sich mal auf, in welcher Reihenfolge man was anläuft, hat das, was man im Folgenden anläuft, vielleicht eine Konsequenz, wo man zuerst war und was man dann gemacht hat. Mhm. Das ist auch schon immer gut. Und in den ganzen Abenteuern wird auch nochmal angesprochen, wie kann ich das mit Obligations handhaben und so weiter. Gut, gut, gut. Okay, wenn wir mal Erfahrungspunkte ausgeben. Also kannst du die Fertigkeiten hochkaufen, dann kannst du Talente aus dem Talentbaum kaufen und als letztes kannst du eine weitere Spezialisierung kaufen. Davon würde ich aber am Anfang abraten, ja. Weil du hast schon wenig genug Erfahrungspunkte. Die kannst du, wie gesagt, nochmal um bis zu 10 steigern, wenn du deine Obligations, deine Verpflichtungen erhöhst. Mhm. Okay. Also, ich würde erstmal sagen, dass ich anfange mit meiner Gewandtheit. Ja, das brauchst du nicht für Waffen, das ist völlig richtig. Richtig, dass ich die auf 4 steigere. Oh, auf 4, okay. Ja. So, wie war die Punktevergabe? Also mal 4, ne? Das würde dich denn, genau, 20, 30, 40 kosten, also 90 insgesamt. Ja. Okay. So, dann noch 85. Ja, richtig. Sagt der Mathematiklehrer. Da kann ich mich auch drauf verlassen. 4 ist schon auf jeden Fall ziemlich mächtig, darf ich verraten. Genau. So, Stärke dachte ich jetzt erstmal auf 2. Ja, warte mal ganz kurz. Wir machen nochmal kurz vor die Fertigkeiten, damit du schon mal da weißt, was du da hast. Achso, ja. Ja, dann werde ich ja. Also kannst du 6 aus dem Bereich Athletik, also ich zähle sie erstmal auf, kann ich tatsächlich mal nachfragen. Athletik, Handgemenge, Pilot, Planer. Warte mal, ich mach mir mal so ein Dings hinter, wie bei. Ja, mal einen Stern vor oder so. Wie genau. Bei Pathfinder, hier so ein Dings. So, genau, Athletik. Achso, da ist noch eine Spalte Berufsfertigkeiten. Kannst auch hier ein Kreuz machen gleich. Achso. Oder fragst du ein A für Attentäter rein, falls du mal später eine zweite Spezialisierung hast. Ja, kann ich richtig. Also, genau, Athletik, Handgemenge. Handgemenge ist jetzt hier wo unter? Achso, unter Kampffertigkeiten, die sind nochmal hier abgesondert. Ja, genau. Da oder da? Ja. Dann Pilot, Planer. Planetar, ja. Planetar, genau. Pilot, Weltraum. Schwere Fernkampfwaffen. Straßenwissen. Wachsamkeit. Und Wahrnehmung. Mhm. Und ich habe dir Mist erzählt, ein A war total blöd, du musst ein K hinmachen, weil das ja die Kopfgeldjäger Berufsfertigkeiten sind. Ja, mache ich dann. Nee, jetzt kommen gleich die A's, deswegen. Achso. Achso. Okay. Die kannst du theoretisch auch mit Kugelschreiber schreiben. Aua. Wie das immer so ist. Ich kann in der Zeit schon mal erzählen, von der Gruppenschaffung ist auch vorgesehen, dass wenn sich die Gruppe gefunden hat, dass sie ein Raumschiff verpasst kriegt. In der Starterbox ist das noch der Millennium Falke, beziehungsweise das Grundmodell dazu, die YT 1300. Also eine Voraussetzung, wenn sich die Gruppe findet. Keine Anspielung auf Desaurus. Das ist das Tolle bei Star Wars, die Gruppe ist da schon zusammen. Die läuft ja zusammen in diese Kantine. Und wenn die dann sich wieder anfangen trennen zu wollen, ohne die Idee, sich wieder zusammenzufinden, also klar, macht es da vielleicht Sinn, sich an irgendeiner Stelle zu trennen, weil die einen, ihr wisst auch, das Ersatzteil, wir machen dies und das, oder wir lenken währenddessen ab oder so, das macht ja Sinn. Aber wenn so, ja, alles klar, wir stehlen jetzt das Raumschiff und ihr versucht das zu stehlen, dann sehen wir, wer schneller ist, dann Kettensäge rausholen und Zombie-Massaker-Spiel. Mein Tipp. Okay, alle A's zu K's gemacht. Genau, jetzt kommen die A's. Heimlichkeit. Heimlichkeit, ja. Infiltration. Sehr gut. LI, was ist denn List? Ja, okay. Hm. Nahkampfwaffen. Und, das müsst ihr jetzt doppelt haben, schwere Fernkampfwaffen. Ja. Das heißt, da kannst du dir dann auch doppelt 2 Punkte drauf nehmen, ne? Hm. Ah, die habe ich ja schon, da habe ich ja schon automatisch einen, ne, oder? Nee, genau. Das sind jetzt, da hast du noch keinen Punkt. Du darfst jetzt bei den Cars 6 aussuchen. Das sind ja insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also bei 2 keine Punkte geben. Ja. Und bei den Attentäterfertigkeiten darfst du dir 3 von 4 einen Punkt geben. Ah, okay. Genau. Und schwere Fernkampfwaffen, die würde ich ruhig auf 2 steigern. Da hast du auch vollkommen recht. Das weil das ist nämlich ein bisschen günstiger, als die nachher hochzukaufen. Der zweite Punkt kostet immer 10 statt 5. Ja. Genau. Kann ich nochmal erzählen, wie die Initiative geregelt ist, weil ich das auch sehr gut finde. Jetzt haben wir ja Star Wars. Das meiste wird wohl mit Fernkampfwaffen gemacht werden. Fernkampfwaffen ist ja immer über Geschicklichkeit. Darum hast du ja so schön hochgesteigert. Wenn jetzt wie in klassischem System auch noch die Initiative auf Geschicklichkeit gehen würde, dann wäre natürlich die Welt untergegangen. Wird mit Geschicklichkeit ein super übermächtiges Attribut. Deswegen haben sie das eigentlich ganz cool geregelt. So, jetzt habe ich den 1, 2, 3, 4. Aber sowas wirkte nachhaltig. 5, 6 waren das, ne? Genau, 6, die mit K markiert sind. Genau. Welche mit A und 3 mit A. Genau, 3 habe ich jetzt mit A. Ja. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 3 hast du bisher. 2, 3, stimmt. Ja, also Initiative, genau. Das heißt, das läuft über die Fertigkeit Coolness, die allgemein eine extrem coole Fertigkeit ist, weil Coolness ist echt vieles. Und zwar dann, wenn man schon weiß oder auf einen Kampf vorbereitet ist, dann macht man es über Coolness. Und wenn man davon überrascht wird, dann macht man das über Wachsamkeit. Und Wachsamkeit wiederum geht über List. Ja, und damit stärkt man natürlich diese, hat man die ein bisschen umverteilt. Das ist nicht ungeschickt gemacht. Ja, die Initiative bleibt im Übrigen feststehen. Und wie bei Warhammer gibt es eine Gruppeninitiative, beziehungsweise das heißt, jeder würfelt die Initiative aus. Die werden eingetragen. Aber wenn du jetzt die höchste Initiative hast bei 4, dann heißt nicht, dass du bei 4 handeln musst, sondern ihr könnt euch gruppenmäßig mal absprechen, wer da zuerst handelt von euch. Das finde ich super, um auch Outgame den Gruppengedanken zu stärken. So man weiß, okay, der ist jetzt aber in einer besseren Position als ich. Ich habe zwar die Initiative gewonnen, aber der könnte ja, weil der sich von hinten angeschlichen hat, oder der, jetzt könnte er sie noch überraschen. So, jetzt stehen die noch da. Ne, oder, ich jetzt auf Warhammer oder Fantasy bezogen, lass mir erst den Magier den Feuerball werfen und dann erst rennt der Paladin rein. Wo es andersrum besser wäre. Von dir typischer gekannt wird. Ja, ich mag ja auch keine Paladine. Und zwar aus beiden Sichten, würde ich sagen. Okay. Ja, also das finde ich ist auch eine gute Regelung. Gut, jetzt haben wir deine Fertigkeiten verteilt. Du weißt schon mal, was du da hast. Gut, also Wissenswertfertigkeiten habe ich tatsächlich 0. Richtig. Okay. Ja, du darfst natürlich eine steigern, ne, wenn du das willst. Ja. Genau, also es ist natürlich, du bist jetzt der Erste, der seinen Charakter schafft. Von daher, das ist natürlich das, was mit anderen später auszutauschen ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel Pilot genommen hast, Planar oder Weltraum, dann braucht nicht jeder andere das auch nehmen. Also da reicht sicherlich aus, wenn man das ein, vielleicht als Backup zweimal hat. Ja, oder bestimmte Wissensfertigkeiten. Genau, wenn es einen Experten für Straßenwissen gibt, reicht das, mag das auch erstmal reichen. Ja. Jo. Okay. Gut, so. Du hast dich entschieden und weißt auch so. Genau. Ja. Falls du jetzt eine Fertigkeit, die nicht auf deiner Liste steht, kaufen willst, das geht auch. Das würde halt 10 statt 5 kosten. Würde immer 5 mehr kosten. Mhm. Ja, ich glaube jetzt aber, am Anfang macht es mehr Sinn, wenn ich jetzt meine... Attribute, ja, weil die sind auch sehr niedrig beim Druiden. Druiden. Genau. So, als nächstes würde ich natürlich dann die List steigern. Ja. 85 habe ich jetzt noch. Da würde ich natürlich jetzt auf 3 steigern. Da wären nochmal 50 Punkte, ne? Ja. Immer fleißig rauskotzen. So, das heißt mein 35. Genau, also ja. Ich gehe nochmal die Attribute währenddessen durch, du kannst auch weiter überlegen. Stärke ist relativ klar, Gewandtheit auch, Intelligenz auch. Charisma auch noch relativ von vielen Systemen bekannt. Ja, Willenskraft. Ja, ist bei vielen kein Attribut, aber trotzdem hoch bekannt. Ja, List ist im Prinzip das, was ja gerne mal bei anderen Systemen auch Weisheit ist, also quasi die intuitive Schleue, Bauernschleue, natürlich auch alles in Sachen, ich muss mal gucken, Wandel meine ich glaube auch bei List, ne? Ja, genau, also in die Richtung geht das dann auch. Das zählt alles für List dazu. Genau. Im Englischen die Namen finde ich noch ein bisschen spektakulärer, wie zum Beispiel, ich meine, Brawl für Stärke. Das Brawl ist ja eigentlich gleich. Also klassische Straßengemenge, halt dieser Handkampf. Ja, also in Deutschland haben sich teilweise mehr für die klassischen Namen entschieden, ja. Aber ja, gut. So, wie viele Punkte haben wir denn noch? 35 habe ich jetzt noch. 35, würde zumindest reichen, so. Noch irgendwas auf... Genau, Stärke. Einmal habe ich ja hier noch Nahkampf im Fall der Fälle. Ja, richtig. Dann nehme ich 2. Hast noch 15. So, und jetzt kannst du halt drüber nachdenken, wenn du jetzt 5 Punkte Zusatzobligation nimmst, dann kannst du halt nochmal ein Attribut auf 2 bringen. Deine Fertigkeiten sind, wie gesagt, eigentlich schon dadurch ganz gut, da du einen Bonus gekriegt hast. Normalerweise wären 4-2 gewesen, du hast jetzt 6-3. Und du hast eine davon immerhin schon auf Rang 2 steigern können. Ja, stimmt. Tja, da ich keine Wissensfertigkeiten habe, brauche ich Intelligenz nicht steigern. Willenskraft, wie kommt denn das später zum Tragen? Also das gibt es ja im Prinzip ja nur 2 Fertigkeiten, wie ich das hier sehe. 3, Wachsamkeit ist übrigens Willenskraft. Ja, List. Aber Wahrnehmung nicht. Achso, ja, das ist wiederum richtig. Achso, Moment, dann habe ich das Falsche gesteigert. Was wollte ich denn hier? Was hast du genau? Ich hatte Wachsamkeit, ich wollte aber Wahrnehmung. Wachsamkeit ist aber, wie gesagt, für Initiative auch gut. Von daher auch nicht dumm. Und andererseits kannst du auch die anderen das machen lassen. Wie du meinst. Ich wollte mich eventuell... Ja. Tja, Charisma. Ja, also du wolltest wissen, wieder Willenskraft, ja. Natürlich gegen ganz viele, wenn du jetzt eine vergleichende Probe machst. Was weiß ich, einschüchtern oder so, dann läuft die häufig natürlich gegen Disziplin. Also sprich ein Willenskraftattribut. Genau, und generell alles, was so Stress, Erschöpfung macht. Mhm. Also was ich mache, ist, dass ich definitiv noch eine zweite Verpflichtung nehme. Ja. Genau, das muss nicht zwingend eine zweite sein, das können auch 15 Punkte in einer sein. Dass du 20 Punkte hast, dass du noch 1 auf 2 bringen kannst, oder was? Oder möchtest du gleich 10 Punkte haben? Ich möchte gleich 10 Punkte haben. Alles klar, dann, ja, 20 ist dann ja auch dein Maximalwert. Kannst du gleich eintragen. Mhm. Dann kriegst du 10 Zusatz-EP, hast du 25. Achso, das kostet aber das Kaufen einer Fertigkeit, die ich jetzt hier nicht habe, 10, ne? Wenn es eine Berufsfertigkeit ist, 5. Also wenn ich auf 2 steigern will. Wenn du auf 2 steigern willst, dann kostet sich das 10, 10 richtig. Ja. Ja, also ich würde an deiner Stelle überlegen, ob ich nicht noch die 20 anlege, nochmal ein Attribut. Also Willenskraft ist unter anderem zum Beispiel dein Erschöpfungslimit. Ja, das ist ja gar nicht so verkehrt, ne? Intelligenz, Charisma 1 würden ja zu so einem Attentäter-Druiden passen, aber Willenskraft würde ich vielleicht schon recht. Auf 2. Wie gesagt, das kannst du später fast nicht mehr ändern. Genau, es gibt in jedem Talentbaum irgendwo eine Fertigkeit, also ein Talent, mit dem du ein Attribut, also eine Eigenschaft nochmal steigern kannst, um einen Punkt. Da du mehrere Spezialisierungen haben kannst, kannst du also das auch theoretisch mal steigen. So, jetzt habe ich noch 5 Punkte übrig. Ja. Jetzt kann ich das ja nochmal in Wachsamkeit hier investieren. Und dann wäre das auch weg. Jawohl. Also bei Verpflichtung von 20 geschrieben? Nee, ich schreibe das auf der Rückseite. Genau, musst du erstmal 20. So, kannst ja 20 seitlich daneben schreiben. Können wir nochmal später genauer drauf eingehen. Warte mal, wo steht denn das hier? Verpflichtung. Ich meine, das ist das hier oder das hier? Gruppenverpflichtungswert. Achso, hier Verpflichtung, ja, genau. Schreiben wir erstmal am Rand 20 hin, dann können wir da Näheres nachher bestimmen. Gut. Gut, dann deine abgeleiteten Werte, die gehen aus der Rasse hervor. Spezies, wie es besser aus heißt. Das Wort Rasse wird üblicherweise gemieden, wie der Teufel das Weihwasser. Volk aber häufig auch, also alles nicht unbelastet. So, Wundelimit, 10 plus Stärke. Political correctness. Wenn dann 2, 12. Richtig. Warte mal, Wundenlimit, wo ist das? Das ist das. Da. Also so viel Wunden kannst du abkriegen, bevor du umkippst. Okay. Ganz wichtig, genau, irgendwer im Probespiel so, Mist, ich hab 13. Bin ich jetzt tot? Nein. Man ist nicht tot, man stirbt erst durch Crits. Ja, also da gibt es dann ab 150 Punkten einen Crit, wo du direkt tot bist und davor gibt es schon sehr, sehr ärgerliche Crits. Und die brauchen auch wirklich lange zum Verheilen. Gut, Erschöpfung ist 10 plus Willenskraft, genau, Starterfahrungspunkt 175, Sonderfertigkeiten, hatte ich vorhin schon mal genannt, alles klar. So, ja, dann werden wir mit dem Schritt durch. Mhm. Genau, du hast jetzt, kleine Besonderheit, quasi noch kein Ding aus dem Attentäter-Talentbaum, aber die kann man halt relativ schnell kaufen. Ne? Ich denke mal so, pro Abend kriegt man locker 10 EP. Ja, ich hab aber kein Talent hier schon von vornherein. Ja, hättest du kaufen können, aber das kannst du auch die 5 von Dings wegnehmen und hier dir da irgendwas aussuchen, aber im Prinzip würde ich es jetzt so lassen, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, du hast halt dafür, das ist schon relativ gut, das ist nirgendwo Startwert 4. Mhm. Und das ist schon nicht schlecht. So. Bestimmung der abgeleiteten Werte haben wir fast alle gemacht. Absorption. Absorption ist so hoch wie der Stärkewert, also 2. Und Verteidigung, das kommt erst später durch Rüstung. Die Grundabsorption ist erstmal 0. So, dann haben wir noch Motivation. Das ist jetzt ein weiteres Mittel, dich um mit den Abenteuern in Verbindung zu bringen, sozusagen. Motivation ist aber regeltechnisch nicht so eng umschlungen wie die Verpflichtung, sondern da gibt es einfach Bonus-EP, wenn du eine deiner Motivation konkret anspielen kannst. Mhm. Gut, ja, wir können hier auch mal den Zufall fragen, natürlich. Ja, möchten wir. Müssen wir erstmal den W10 würfeln nur. Ich habe gleich die 10 gewürfelt. Ich nehme dafür 8. Das sind Beziehungen. Gucken wir mal, was sich da so anbietet. Denn der W100. 39. Die 39. Kameraden. Der Charakter ist seinen Kameraden gegenüber äußerst loyal. Entweder sind das die anderen SCs, seine ehemaligen Kameraden vom Militär oder seine Geschäftspartner. Ja, gucken wir einfach mal, wenn wir den Hintergrund näher ausarbeiten, wie das passt oder ob du doch was anderes machen willst. Mhm. Kannst du erstmal auf der Rückseite der Kameraden schreiben, bei der Motivation. Das werde ich wahrscheinlich so machen, dass ich dann nach einer Runde mal fragen werde, hast du deine Motivation angespielt und wenn ja, wie? Und dann gibt es Bonus-EP. Beispiel. Geheime Motivation ausspielen. So, Ausrüstung und Aussehen. So, genau, du hast knappe 500 Credits. Das ist immerhin nicht viel. Also man ist auch, hat gleich den Bedarf auf Abenteuer zu gehen. So, das wollte ich sagen. Genau, Aussehen und Persönlichkeit wird hier festgelegt. Puh. Ja. Das kannst du in aller Ruhe machen. Genau, Schritt 10 ist mal die Wahl des Raumschiffs, aber das machen wir, wenn die Gruppe fertig hat. Genau, hier werden 3 vorgeschlagen, der YT-1300, das habe ich vorhin ja schon erzählt. Dann ein Firespray, also die von Boba Fett, als Slave One bekannte. Ein bekanntes Exemplar, wobei das von Boba Fett noch ziemlich extrem ausgebaut ist. Und ein mittlerer Frachter der Reisenderklasse, der ist etwas größer, passen mehr als 6 Leute rein. Ist aber halt nicht so gut bewaffnet. Alle von denen kann man noch später aufrüsten und so weiter, das ist durchaus gut gemacht. So, genau. Ja, damit sind wir mit deinem Charakter wertetechnisch erstmal soweit fertig. Wir können jetzt nochmal auf die Obligations näher eingehen. Ja. Wollen wir das jetzt machen? Ja, wollen wir machen. Hattest du da vorhin eine, hatten wir einen ausgewürfelt? Ja, einen hatten wir ausgewürfelt. Das war im ersten Step hatte ich Pflicht und Ehre, glaube ich, hieß das. Pflicht und Ehre. So, ist Attentäter Droide. Das heißt, das könnte auch von einer Programmierung her kommen. Das könnte von der Kopfgeldjägergilde kommen. So, ich gucke mal, was wir hier an. Pflicht und Ehre passt zur Haupthandlung nicht so gut, aber für die Nebenhandlung. Mal gucken, das wird hier, hier und hier vorgeschlagen. Genau, das kommt halt letztlich darauf an, wem gegenüber du Loyalität schuldig sein willst. Also ein Ehrgefühl gegenüber haben willst. Oder eine Verpflichtung gegenüber haben willst. Ja. Wenn das die Rebellen sind, ist das natürlich was anderes als gegenüber dem Imperium. Ja, wenn gut, du das in aller Ruhe machen möchtest, geht das auch. Also ich denke mal, lässt sich das gut einbauen hier. Ich denke mal, dass ich vielleicht, ja, also um natürlich besser ins Spiel zu kommen, umprogrammierter Attentäter-Droide oder ein Droide, das wird ja auch relativ oft in den Star Wars-Filmen behandelt, die Probleme mit ihrem Speicher haben. Ja, das ist gar nicht doof. Dann könntest du zum Beispiel von einem der anderen Charaktere umprogrammiert sein und gegenüber ihm genau eine Verpflichtung haben, beziehungsweise vielleicht gegenüber dem Dreh- und Angelpunkt dieses Abenteuers, der könnte ich natürlich auch umprogrammiert haben. Der ist nämlich technisch ganz gut drauf. Das würde sich vielleicht auch noch anbieten. Mhm. Da gucken wir einfach mal, was die anderen dann wählen und machen. Genau. Ja, da würden sich wohl die 20 Punkte lohnen. Ja. Kannst du erstmal aufschreiben, wenn du willst, Pflicht und Ehre. Und ja, da umprogrammiert von Dreum. Steht hier was von Ausmaß? Genau, das wären jetzt ja 20 Punkte bei dir. Achso. Ja, die kannst du ruhig auf diese eine Verpflichtung erstmal legen. Mhm. Was hatten wir jetzt bei Motivation ausgewählt? Kameraden. Kameraden. Ja, okay. Gut, das würde sich ja dann vielleicht mit den Spielercharakteren. Ja. Also wenn mich einer der Spielercharaktere. Oh nee, du hast mir jetzt irgendeinen vorgeschlagen, der jetzt vom Abenteuer aus. Nee, das ist genau richtig. Also, dass die Pflicht und Ehre sozusagen gegenüber dem Auftraggeber aus dem Abenteuer. Mhm. Und Kameraden gegenüber deinen Kameraden. Ja. Das gut, aber vielleicht hätte ich auch noch eine andere Idee. Schlage ich dir nochmal vor. Bei Gelegenheit. So, okay. Ja, dann sind wir mit deinem Charakter fertig. Dann gucken wir uns mal das Regelbuch durch, was da noch so alles drin steht, Tolles. Denn es steht einiges Tolles drin. So. Steht eigentlich fast nur Tolles drin, was ich so sehe. Ja, also wenn man die... genau, wir können mal ganz kurz auf den Talentbaum, weil den hast du noch nicht so genommen, eingehen. Also wir haben hier quasi einen Talentbaum, der immer auf einer Ebene 4 Talente besitzt und insgesamt 5 Schichten hat. Das heißt, die erste Schicht kostet jeweils 5, die zweite 10, dritte 15 und so weiter. Und da kann man sich dann mit seinen Erfahrungspunkten langsam hochkaufen und das macht sozusagen die Klasse und die Spezialisierung dann aus. Mhm. Genau, also da viele von den Sachen sind auch passiv, was ganz klug ist, weil bei Warhammer sind das ja die Aktionskarten quasi. Die Aktionskarten, wenn man die anwendet, dann dauert das eine bestimmte Zeit und so weiter. Das heißt, es ist kompliziert, man muss die Karten auch vor sich liegen haben. Macht mir durchaus viel Spaß, aber es ist halt aufwendig. Das haben wir bei Star Wars wieder abgebaut. Dadurch, dass relativ viele passiv laufen, braucht man da auch nicht ständig dran zu denken. Und ja, also ich würde sagen, Warhammer 3 spricht eigentlich nur einen bestimmten Spielertyp an, sehr spezialisiert. Und Star Wars ist sich wieder die Mitte des Rollenspiels in den Mainstream zurückgekehrt. Ja. So würde ich das mal ausdrücken wollen. Gut, also das nächste Kapitel geht hier um die Fertigkeiten. Wir haben ja schon kurz erläutert, wie eine Fertigkeitsprobe geht. Allgemein sind die Fertigkeiten recht übersichtlich. Es gibt ungefähr ziemlich genau 5 Kampffertigkeiten, ein paar mehr Wissensfertigkeiten und sonst einen Satz von etwa 20 normalen Fertigkeiten, die den typischen Abenteureralltag betreffen. Da haben wir auch so umfassende Fertigkeiten, wie zum Beispiel Infiltration oder Heimlichkeit oder Coolness. Das kann also wirklich eine ganze Menge umfassen. Also Infiltration, ich will irgendwo, also wenn ich jetzt ein Computersystem eindringen will, dann habe ich Computertechnik, ne? Aber will ich so irgendwo eindringen, ja, dann spricht viel dafür, dass ich dafür Infiltration nutze. Das kann aber genauso gut sein, dass ich worauf wollte ich eigentlich hinaus? Nee, ich habe irgendwie Verantwortung. Die Fertigkeiten, ne? Was wolltest du über die Fertigkeiten sagen? Ja, nee, genau, ich wollte das nochmal loben. Ne? Oder Coolness, das ist halt einerseits für Initiative, aber auch als Widerstandswurf oder als Wurf, wenn ich irgendwie doof angemacht werde, ob ich dann ruhig bleibe oder genau, wenn der Zoll gerade kontrolliert, ne, ob ich denn nervös werde und so weiter. Also mit Coolness kann man auch viel anfangen. Was für einen Eindruck ich bei anderen mache, zum Beispiel. So, da haben wir natürlich noch die ganzen Talente hier verzeichnet. Und da kommen wir zur Ausrüstung. Ach, die Ausrüstung fehlt da noch. Da können wir noch kurz drüber sprechen. Ja, wir haben natürlich bei Star Wars reichlich Sachen. Das ist ganz schön gemacht. Das wäre zum Beispiel eine Blasterpistole. Dann hat die Blasterpistole Einsatzwerte. Und dann ist hier ganz konkret bei der Beschreibung eine Auswahl an Modellen. Ne? Die haben alle dieselben Werte, aber wenn man halt ein bisschen fluff will, kann ich ja gucken, Blastech, DH-17, Blaster, bla bla bla. Ja. Im Abenteuer fragte mich, kam man irgendwie darauf, was schießt so ein Blaster eigentlich? Das sind ja keine Laserstrahlen. Irgendwo in diesem Buch steht es auch tatsächlich drin, was ein Star Wars Blaster verschießt. Plasma. Ja, Plasma. Sehr gut. Genau. Sehr spezielles Plasma, aber Plasma. Mhm. So, ja, du hast nur 500 Einheiten, das heißt, so viel kannst du... Also, deinem himmlischen Gelächter nach zu urteilen, kann ich mir gar nichts kaufen. Doch, aber keine schwere Fernkampfwaffe, wo du 2 Punkte hast. Egal, das wird sich ja wahrscheinlich bald ändern, aber die kosten in der Tat alle mehr als 500. Jo. Wo fängt es denn an? Also die schweren fangen an bei 850. Kannst natürlich auch nochmal 5 Punkte wegnehmen und stattdessen 1000 Credits mehr. Ja. Du kannst auch sagen, irgendwann kriege ich schon eine Waffe. Naja, ich habe jetzt aber leichte Fernkampfwaffen gar nicht, weil das gehört gar nicht zu meinem... Genau, du kannst auch sagen, ich verzichte erstmal auf die Waffen und nehme stattdessen eine Rüstung. Geht zum Beispiel 500, habe ich genommen als Roboter. Nee, nicht die Faserrüstung, die kostet auch 500. Aber ich sollte ja vielleicht irgendwelche Waffen... Achso, und ich habe... Ein Attentäter-Druide ohne Waffe ist ja dann... Ja gut, du wolltest ja gerade umprogrammieren. Also muss ja... Die kann dir ja auch entfernt worden sein oder sonst was. Ja. Also wie du meinst, du kannst das gerne auch noch ändern. Das spricht ja nichts dagegen. Ja, ich nehme nochmal hier die Wachsamkeit weg. Das mache ich dann später. Richtig, alles schnell. Ja, ich brauche Zeit zum Zielen. So, dann müsst ihr dann die 5 nochmal für 1000. 1500, dann kannst du da auch dann habe ich 1500. Schwere Blaster holen. Wir haben da, also das günstigste wäre das Blaster Karabiner. Und für 1500 selber kriegst du zum Beispiel ein schweres Blastergewehr. Ja, und Rüstung, was war als Rüstung? Da fängt es auch so bei 500 an. Rüstung hätten wir. Schwere Kleidung 50, okay. Schutzanzug 500. Faserrüstung 500. Ich habe genommen, glaube ich, gepanzerte Kleidung, die kostet 1000. Gepanzerte Kleidung kannst du bei dir halt Panzerung. Ja. Also Körperpanzerung als. Aber ich denke mal, Faserrüstung und dann so ein schwerer Blaster, das wäre ja erstmal nicht die verkehrteste Wahl. Faserrüstung und schwerer Blaster. Da sind wir bei 1300. Aber Blastergewehr geht. Achso. Also, du kannst Blasterkarabiner oder Blastergewehr. Der Unterschied ist Blasterkarabiner Reichweite mittel, Blastergewehr Reichweite groß. Okay. Genau, was heißt mittel, was heißt groß? Das ist wieder fast so geregelt wie bei Warhammer. Wir haben jetzt keine konkreten Entfernungen mehr, sondern Reichweitenkategorien. Und wir haben pro Runde immer eine Aktion, zum Beispiel Schießen und eine Movement. Bewegungsaktion. Ja, nicht Bewegungsaktion. Ja, aber im Prinzip genau das. Das heißt bloß anders. Und da kannst du dich entweder bewegen oder du kannst zielen oder kannst dich in Deckung werfen. Genau, und du brauchst von extrem weit auf groß 2 Aktionen, von groß auf mittel 2 und danach von mittel auf nah 1 und von nah auf Nahkampfdistanz, dann brauchst du auch 1. Ja, und du kannst von dir aus immer 1, dann kannst du durch die Vorteilswürfel eine weitere dazu kriegen oder dadurch, dass du Stress aufnimmst, also Erschöpfung hier, 2 Punkte, dann kannst du eine weitere machen. Du kannst aber maximal 2 pro Runde machen, auch wenn du später weitere kostenfrei kriegen würdest. Wenn du schon 2 gemacht hast, musst du was anderes dafür wählen. Mhm. Genau, also kurzum, Blastergewehr, schwerer Blasterkarabiner, Blastergewehr, fast das gleiche. Eine kommt weiter, ist ein bisschen teurer. Ja, und Belastung größer. Ist größer, genau. Aber Belastung 4 ist noch nicht der Hammer. Naja, dann nehmen wir das Blastergewehr. Gut. Obwohl, das kostet 900. Macht den früher auch nicht fett, aber ja, also Blaster. Rüstung 500, dann bist du doch gleich wieder los. So, Fertigkeit ist schwerer Fernkampfwaffen. Ja, wir haben dann allerlei typische Star Wars Ausrüstung inklusive kybernetischen Arm und Bein beschrieben. Kleine Gimmicks wie Atemmaske. Ganz wichtig sind die Stimpaks, vor allem die Heiltränke. Die Funktion ist ganz lustig geregelt. Der erste, den du reinjagst, der heilt 5 Wunden. Der zweite, der noch 4. Der dritte, 3. Dann 2, dann 1, dann 0. Genau, bei Druiden haben wir schon gesagt, wirken die Dinger nicht, weil du bist ja nicht menschlich oder bist also nicht humanoid. Ja, genau. Und bei dir gibt es sogenannte Notfall-Reparatursets, die wirken pro Tag auch nur 5-mal, aber immer mit 3 Punkten. Genau, so ein Ding ist auch nicht so teuer, da kannst du dir wahrscheinlich auch noch 1-2 leisten. Ich guck gerade, die stehen natürlich dann nicht unter medizinische Güter. Notfall-Set, Verpflegung. Notfall-Reparaturset, der genau kostet 25. Ah ja. Das würde ich dir also auch empfehlen. Dann werde ich mir mal 3 holen. Damit du noch 25 Credits hast. Ja. Sehr gut. Ich könnte mir auch ein 4. holen. Ja. Es gibt auf Englisch unheimlich viele Fansachen. Die hat ja Bangrim einmal schon groß verlinkt. Da gibt es unter anderem auch Ausrüstungskarten. Genau. Belastung ist hier auch ganz gut geregelt. Das wird halt nicht in Kilo und Gramm abgerechnet, sondern man hat eine bestimmte Belastung, die man. Ein paar Belastungspunkte und ja, die darf man halt mit den Sachen, die man trägt, nicht überschreiten. So ein Notfallreparatursets hat zum Beispiel Belastung 0. Das heißt, da kannst du erstmal ordentlich von einpacken. Deine Waffe hat eine Belastung von 4. Deine Rüstung hat eine von. Was hast du da jetzt ausgewählt? Faserpanzerung. Faserpanzerung, genau. Die hat eine Belastung von 2, aber die zählt nicht, weil. Alles, was am Körper getragen wird, also an Kleidung, da wird 3 abgezogen. Ne? Das wäre nur, wenn du beschließt, die Rüstung deinen Gegnern abzunehmen und sie zu verkaufen, dann wird die Belastung dadurch gezählt. Das war irgendwie 6 plus Stärkewert oder so, die Belastung. Das habe ich nicht im Kopf. Gut, den ganzen Spice-Kram, Drogen gibt es ja auch. Ja, also das ist ganz stimmig. Die Kampfregeln brauchen wir nicht unbedingt näher noch eingehen. Also die Proben, würde ich sagen, funktionieren genauso, wie wir das schon kurz gesagt haben, habe ich auch näher in der Rezi erläutert. Wir haben feste Schwierigkeitswerte, das heißt in der kurzen Reichweite nehme ich mal 1 Lilane, in der mittleren 2 Lilane und so weiter. Die Rüstung des Gegners kann das dann eventuell aufwerten. Zum Beispiel eine Faserrüstung bringt Absorption 2, das heißt wird vom Schadenswert des Gegners werden 2 abgezogen. Was noch ganz interessant ist, jeder Erfolg macht einen Schaden mehr. Das heißt, angenommen, ich habe 3 Erfolge gewürfelt oder 3 Nettoerfolge gewürfelt. Das heißt, ich habe 4 Erfolge gewürfelt und einen Misserfolg, also einen Fehlschlag. Dann hätte ich 3 Nettoerfolge, dann bekommt meine Waffe 3 Schaden mehr. Wenn dein Grundschaden 9 ist, hättest du dann also 12 Schaden gemacht. Davon zieht der Gegner dann die Absorption wieder um. Zack, Kampf fertig. Funktioniert auch auf Raumschiffebene so, auch mit den Entfernungsdingern. Ganz okay. Cool gemacht. Super natürlich. Ja. Genau. Und für die Vorteile und Nachteile gibt es hier schon mal Tabellen im Kampf, sodass man sich da schnell was raussuchen kann. Geht also auch ruckzuck. Genau, die habe ich noch aufwendig rauskopiert, stehen aber alle im Spielleiterschirm drin, wo man sie auch besser von runter kopieren kann. Ja, genau, die Raumschiff-Ebene ist genauso gelöst. Da hat man natürlich noch ein paar, also der Pilot kann da natürlich relativ viel machen, aber auch die mit sich im Raumschiff befinden können einige Aktionen während der Kampfrunde da machen. Das ist also ganz gut gelöst. Müssen wir mal in der Praxis erleben. Das ist das Einzige, was ich noch nicht so gewürfelt habe oder gespielt habe. Genau, es sind reichlich Fahrzeuge und Raumschiffe hier drin. Auch der Nachfolger der YT-1300, die YT-2400, die in X-Wing Wave 5 auch verfügbar ist. Und da die du schon gierst. Ja, ich finde die total teuer. Die würde ich euch am liebsten als Raumschiff verpassen. Aber gut, das kommt jetzt nicht darauf an, was ihr wollt. Ja, also da ist hier unheimlich viel Material, auch toll bebildert drin. Ja, das muss man wirklich sagen. Von Landfahrzeugen, Ad-Ads und so weiter. Es ist auch nochmal, das ist dann im Fluff-Teil allerdings beschrieben. Die Macht. Die Macht, ja, die ist auch beschrieben. Warum Hypersprünge, warum man überhaupt in Star Wars Weltraumstraßen hat, Weltraumautobahnen. Egal, kommen wir gleich nochmal zu in den Teil. Genau, ich habe dir eins unterschlagen, wohl wissend, dass du es sonst wahrscheinlich genommen hättest. Nein, ich hätte Androiden genommen. Sehr gut. Droiden können keine machtsensitiven Charaktere spielen, aber man kann halt mit den anderen Rassen machtsensitive Charaktere spielen. Das heißt im Prinzip keine Jedi-Ritter, sondern das können Jedi-Lehrlinge sein, das können auch halt Leute sein wie Luke, wo die Macht noch nicht ausgebildet wurde. Und die haben dann erstmal quasi, gibt hier drei Talentbäume, meine ich, waren auch drei, oder was genau, doch nur einer. Ach genau, das ist hier der machtsensitive im Exil-Talentbaum. Dann haben wir den Machtbaum Beherrschung und den Machtbaum Gespür und Telekinese, genau. Ja, genau, den allgemeinen Talentbaum braucht man und dann hier noch so einen spezialisierten Talentbaum quasi, genau wie Klasse und Spezialisierung. Mhm. Genau, ne, da haben wir dann also auch verschiedene Mächte, die im Prinzip genau das darstellen, was auch so Lukan. Also wir haben einfache telekinetische Kräfte, wir haben Gespür in der Basisform. Da kann man also intelligentes und tierisches Leben spüren und das kann man immer weiter ausbauen. Genau, denn hier Beherrschung, also ne, das sind nicht die Druiden, die er sucht. Naja, also das kann man sich dann auch bauen, wenn man dazu Lust hat. Ja. Genau, hier diese einfache Telekinese, genau, das geht dann halt los. Genau, die Größen werden als Silhouette angegeben. Ich glaube, ja, Menschen haben Silhouette 1. Genau, so ein normales Raumschiff hat, glaube ich, wie der Falke hatte Silhouette 4, meine ich. Und so ein Sternzerstörer hatte Silhouette 10. So ist das halt immer im Maßstab. Ne? Mhm. Und dann kann ich hier mit bestimmten Sachen die Silhouette erhöhen, die Stärke erhöhen, die Reichweite erhöhen und so weiter. Ja. Oh ja, ist ja schon. Aber ich glaube, es wäre auch ganz schön desaströs für Spellingsen gewesen, wenn man da jetzt von vornherein gleich einen Jedi hätte spielen können. Das ist genau das Problem, was finde ich, was andere haben. Also ein D20-System oder auch das D6-System. Entweder alle Charaktere sind gegeneinander ausbalanciert. Dann hast du aber eben den Jedi, der von einem Kopfgeldjäger niedergeschossen wird. Oder du hast einen mächtigen Jedi und damit, so wie bei Ruf des Warlock, so einen übermächtigen Charakter in der Gruppe. Ja, das möchtest du ja wiederum auch nicht. Deswegen, ich finde das gar nicht schlecht, so wie sie das aufgeteilt haben, trotz allem Gemeckers. Du hast halt hier den Basisband mit erstmal einfachen Charakteren, die ich auch total spannend finde, auch dieses, dass du schon Raumschiff kriegst und so weiter. Du hast halt sofort dieses Firefly-Feeling. Aber das ist ja auch sehr oft in diesen Star Wars-Themen angesprochen. Also ich habe ja schon ein paar Comics gelesen. Da hast du natürlich total oft Rebellen und Sith und Imperium als Thema. Aber das zweitbeliebteste Thema danach ist halt das Thema Rebellen. Und wenn jetzt hier demnächst die Serie, die neue anläuft, Star Wars Rebels, hat das auch nichts mit Schmugglern zu tun. Hab ich gerade Rebellen gesagt oder mal die Schmuggler? Also jedenfalls ist Schmuggler die zweite große Thematik, wollte ich eigentlich sagen. Okay. Nicht Rebellen. Ach, ey. Ja, passiert C3PO auch immer. Mhm. So, ja, also Schmuggler als zweite große Thematik und die ist ja in Star Wars auch absolut etabliert. Ja, und dann im zweiten Band kriegst du halt dann die Rebellen-Thematik. Und im dritten halt die Jedi-Ritter-Thematik. Ja. Also finde ich gut, weil dann können sie die Jedi-Ritter, werden sie wahrscheinlich auf einem anderen Machtniveau von vornherein präsentieren, so ähnlich wie sie das bei Warhammer 40k auch gemacht haben. Würde ich stark von ausgehen. Ich glaube, Rebellen ist schon auf demselben Machtniveau. Du kannst da auch hin und her wechseln. Da hast du dann quasi hier das Untersystem Verpflichtung, wird da ausgetauscht gegen Duty. Das ist quasi dein, was du in der Allianz erreicht hast. Da musst du immer irgendwie 100 Punkte vollkriegen und dann kannst du immer innerhalb der Allianz aufsteigen. Also macht es dann auch deutlich mehr Spaß, am Ball zu bleiben. Ne? Man weiß, man kann ja quasi aufsteigen. Also auch, in der. Das macht auch Spaß, ja. Weil das hast du halt hier bei Obligations halt nicht. Da hast du nicht, dass ich die Bewohner zu bringen, sondern gibt es, wenn du die Kunden kriegst, einer. Ja, es wird dann hier bei der Spielleitung unheimlich viel nochmal kurz erklärt. Eben auch, was ich schon erwähnt habe, mit dem In Medias Res. Dann, wie kann ich Proben machen, Erfahrungspunkte vergeben und so weiter. Im Prinzip alles sehr eingängig. Auf Furchtproben wird ja auch nochmal eingegangen. Dann typische Abenteuer am Rande des Imperiums. Genau, das Verpflichtungssystem wird hier nochmal genauer erläutert. Die Modifikation, wie ich sie einbauen kann. Genau, theoretisch ist auch bei Star Wars vorgesehen, dass die Gruppe irgendwann eine Einsatzbasis schafft. Es kann zwar einerseits halt das Raumschiff sein, mit dem man, wo man ständig an Bord ist. Man kann aber auch theoretisch eine feste Basis haben. Ja. Gibt es auch einen Bogen für, wo man das dann eintragen kann. Genau, Schicksalspunkte ist noch eine der wenigen Regelmechaniken, die mir nicht bei Star Wars gefallen haben. Genau, am Anfang jeder Sitzung benutzt man den siebten Würfel, den Machtwürfel. Da sind schwarze und weiße Punkte drauf. In ihrer Summe sind sie identisch, aber es sind insgesamt 7 schwarze und 5 weiße Flächen. Das heißt, die weißen Flächen haben wesentlich öfter 2 weiße Punkte, weil die schwarzen häufig einen Punkt haben. Kannst mal würfeln. Das heißt, zu Anfang der Sitzung würdest du einen schwarzen Schicksalspunkt reingeben. Den bekomme ich als Spielleiter. Also quasi als dunkle Seite. Ja, als dunkle Seite, genau. Und der Spieler benutzt also die dunkle Seite. Du darfst die helle Seite benutzen. Genau, und jetzt kann das... passiert das aber häufiger mal, dass man auch am Anfang, also wir hatten das gerade neulich, da hat dann wirklich jeder eine schwarze 1 gewürfelt. Hat nur der Spielleiter Schicksalspunkte. Das heißt, wenn der keinen ausgibt, dann können die Spieler erst recht keinen ausgeben. Und was ich in meiner Proberunde hatte, da war das dann halbwegs gleich verteilt. So, dann habe ich, um das ein bisschen zu forcieren, dass sie auch ausgeben werden, dass man das mal anspielt, diese Mechanik, immer einen ausgegeben. Gerade auch um zu erreichen, dass dann die Schwierigkeit wird dann einen aufgewertet, von lila auf rot. Dadurch können ja Patzer passieren, das kann das auch interessant machen. Die Reaktion der Spieler war aber immer dagegen, also den Punkt, den, genau, ich musste immer den Punkt umdrehen, von der schwarzen auf die helle Seite, dass sie den, diesen, genau diesen Punkt wieder umgedreht haben auf die schwarze Seite. Dann konnten sie an ihre eigenen Würfel aufwerten. Ja, das ist etwas, was ich mir überlegen würde, das sogar per Hausregel quasi zu verbieten, dass man nur eine Seite den Wurf beeinflussen darf. Ja. Die Regel ist, man darf sie darf immer nur einen Punkt ausgeben. Aber ja, wenn du da ständig hast, ist, dass man, wenn der Spielleiter jetzt sagt, da die Probe ist ihm wichtig, dass der Spielleiter auch sagt, ja, jetzt ist sie mir auch wichtig. So, das ist dann irgendwie. Ja, dann, das stimmt. Dann ist das nicht dynamisch gewesen. Das fand ich ein bisschen schade. Und ich finde es natürlich gut bei Savage Worlds, wo zum Beispiel beide einen begrenzten Vorrat haben und. Bennys. Die Bennys, genau. Das sind ja hier quasi die Bennys, ja, von Star Wars. Genau, und man musste sich halt verdienen, ne? Und nicht so, ja, ich habe jetzt einen benutzt, jetzt hast du einen. Das heißt, es geht immer ein Ping-Pong hin und her. Mhm. Das mag ich bisher noch nicht so, aber na, mal gucken. Jo, genau, so Kampagnen mit ordentlich, wie man es linear macht, aber auch sehr gut, wie man das nicht linear macht, also wie man quasi verschiedene Ausgänge macht. Ne? Hat man hier so einen leichten Ablaufplan, das finde ich immer super. Wenn man also, das wäre hier der lineare Ablauf. Ja. Kennst du ja auch von genug Runden. Aber es gibt halt hier auch schon den dynamischen Ablauf. Das heißt, wenn eine einzelne Szene scheitert, hat man noch die Chance, aha, wenn ich denn die Szene mal vor euch bringe, bin ich da wieder zurück. Ja. Ja, habe aber dann das hier aus dem linearen Ablauf übersprungen. Wenn ich scheitere, lande ich letztlich hier. Ja. Beim Fehlschlag, ja. Beim Fehlschlag, ne? Und das klappt hier beim linearen Ablauf quasi theoretisch, der kann dann durch nur am Ende ab. Ja, na gut. Also das haben sie schon ganz gut gemacht. Achso, hier auch nochmal alternative und optionale Regeln, für wie man das mit passiven Proben macht. Kämpfe in nur einer Probe abhandeln. Ja, wenn man das will, kann man das also auch noch verkürzen. Mhm. Genau, denn mit eins der besten Kapitel, nämlich die Galaxis. Ja, was mir noch nie so bewusst war, wie cool Star Wars eigentlich ist. Also, oder anders gesagt, wie konsistent Star Wars eigentlich ist. Also ich habe vorher, wie gesagt, einige Comics gelesen. Ich habe die Clone Wars Serie Staffel 1 bis 4 geguckt, einfach um mich auf dieses Star Wars Feeling so ein bisschen vorzubereiten. Ich hatte ja durchaus Bock drauf, nachdem die deutsche Beginnerbox draußen war. Und mir gedacht, dass der unbedingt was machen will. Und ja, und muss im Nachhinein sagen, allein diese Karte hier, die ist Gold wert. Galaxiekarte. Die Galaxiekarte, ganz genau. Ja, da kannst du halt immer mal gucken, ja, wie war denn das in der Clone Wars Serie? Und so, ach ja, das macht ja voll Sinn und so weiter. Genau, und es ist auch erklärt, wie, was hat denn das mit den Handelsstraßen auf sich? Es gibt hier verschiedene, die Schnellstraße, Korellianische Schnellstraße, Korellianische Handelsroute, Riemer Handelsroute. Dass der Name, oh, hier ein L vergessen, gleich das Lektorat verklagen. genau. Und auch die Schmugglerrouten spielen ja auch im Grundfilm schon eine Rolle. Genau. Dieser Hyperraumsprung bei Star Wars, der ist im Gegensatz zum Beispiel zu Star Trek, meine ich. Also jedenfalls haben Dinge einen sogenannten Hyperraumschatten. Also sprich Planeten, Sonnen und so weiter. Das heißt, der Rechner muss sozusagen sicherstellen, dass ich auf eine Route springe, wo sich so etwas nicht befindet. Und nach, während man den Weltraum kolonialisiert hat, was sehr lange Zeit gedauert hat, hat man halt bestimmte feste Routen gefunden, wo keine Planeten bzw. Sonnen rein kreisen, wo man halt sicher springen kann. Genau, und dann gibt es halt noch viele Schmugglerrouten, das sind halt oft kürzere Routen, wo es natürlich auch sinnvoll ist zu schmuggeln, die können dann an schwarzen Löchern vorbei sein, etc. Und genau, dann gibt es noch die Kesselroute, wo man dann halt vom Kessel, wo auch so Zutaten für Killersticks abgebaut werden können, am Imperium vorbeischmuggeln. Mhm. Ja. Kennst du da oben, genau. Genau, hier haben wir zum Beispiel den Huttenraum, um da Luther rum. Ja, also jedenfalls, genau, haben wir quasi von dem Kern aus mit Coruscant, was in den Kernwelten liegt, geht das immer so nach außen. Ne? Die erste Schicht heißt dann Kolonien. Und die sind halt vor uralter Zeit bevölkert worden, kolonialisiert worden. Und dann ist man weitergegangen, innerer Rand, Expansionsregion, mittlerer Rand, äußerer Rand. Genau, also man merkt schon auch, das ging alles sozusagen vom Zentrum aus. Und ja, im Zentrum sind halt die alten Welten, wobei im tiefen Kern, der ist quasi vom Imperium komplett abgeriegelt. Da liegt dann unter anderem auch die mutmaßlich Heimstätte des Imperators und so weiter. Da kann man also, da wird Schmuggeln langsam schwierig. Da machen wir so. Ja, also sie stellen das jedenfalls sehr konsistent vor. Was, warum, wie ist. Ja. Wir haben die Haupthandelsrouten vorgestellt, denn ganz viele quasi in diesem Zwiebelschichtprinzip, also die Orte vorgestellt, immer so 5 bis 20 Planeten, sage ich mal. Hier genau bei den Kolonien haben wir zum Beispiel Fondor, könnte man noch kennen, als orbitale Schiffswerft. Oder, ne, da kennt man tatsächlich nicht so viele von den Kolonien. Bei den Kernwelten dürfte das anders sein. Mit Corellia zum Beispiel, Coruscant, Alderaan, ja, und so weiter, Duro. Genau, ne, da sind immer so einzelne Planeten beschrieben. Und dann gibt es immer noch In-Game-Tipps von einem gewissen Grinner, was so typische Aufträge für Schmuggler da sind. Also quasi so kleine Plothooks, sage ich mal. Mhm. Ja, da ist immer die Planeten immer ganz kurz beschrieben. Nehmen wir jetzt mal viel Fallen oder Fallen. Das ist ein imperialer Planet und der Heimatplanet der gleichnamigen zurückgezogen lebenden Spezies. Als in einer großen Stadt aus einem imperialen Versuchslabor ein Biokampfstoff austrat, ließ das imperiale Militär die gesamte Stadt aus dem Orbit bombardieren. Seither verabscheuen die Falen das Imperium. Also kurze, knackige Beschreibung, hat mir gut gefallen. Naboo haben wir hier oder Ort Mantell. Genau, ne? Also wenn wir jetzt hier nach außen kommen, da haben wir dann richtig viele Welten, ja, gespielt, weil das ja auch der Hauptraum ist. Genau, und hinter dem äußeren Rand ist noch die sogenannte wilde Region und die unbekannten Regionen. Genau, das ist noch was anderes. Muss mal kurz gucken, was war denn was hier? Der wilde Raum ist einfach nur das, was noch nicht zivilisiert ist, noch nicht erkundschaftet ist, noch nicht kartografiert ist vor allen Dingen. Und dann gibt es natürlich noch die unbekannte Region, die liegt, meine ich, hinter einem hinter einer Hyperraum-Anomalie. Da ziehen sich typischerweise immer, wir haben die Sith besiegt, nur eines muss uns kommen. Der zieht sich dann typischerweise in die unbekannte Region zurück, um dann 500 Jahre später wieder zu kommen. Ja, mit einer ganzen Armada. Dann als Zylonen und die Menschheit zu überfallen. Ja. Ja, also da ist wohl das, genau, da nach den Klonkriegen viele von den Bankenclan und so weiter sollen sich da zurückgezogen haben, Separatisten und so weiter. Und halt auch Hood-Verstecke sollen dort sein. Ja, genau. Camino liegt zum Beispiel im wilden Raum. Genau, der Hood-Raum ist ja auch nochmal separat beschrieben. Die sind natürlich einer der großen Auftraggeber als quasi gehören offiziell zum Imperium, aber haben sich halt die Region war einst größer, aber durch wirtschaftliche Macht oder durch Mafia-Strukturen haben sie einen großen Sektor in ihrer Hand. Selbst das Imperium guckt da sehr skeptisch drauf. Ja. Genau. Ja, und in Zeiten der Alten Republik war das Gebiet sogar noch größer. Dann gibt es noch den Kooperationssektor oder da, wo man Chevron spielen kann. Das ist, wo Konzerne sozusagen die politische Macht sind und ja, Gewerkschaften quasi per Todesstrafe bedroht sind. Genau, da werden noch kurz andere Dinge, Besonderheiten aufgeführt, wie der Botanraum oder die Mandalorianer und so weiter. Ja, und dann haben wir noch mal ein paar Planeten in ausführlicher Vorstellung, wie Bespin mit der Wolkenstadt oder Corellia mit seinen Weltraumwerften. Hier Kessel auch nochmal. Tatooine, Rylus, also cool gemacht. Genau, und diese Vorstellung findet man übrigens in den Abenteuern auch wieder. Dann hat man eine einseitige Vorstellung, hat immer noch so einen Faktenkasten. Hier bei Tatooine wird zum Beispiel Mos Eisley kurz vorgestellt, bei Rylus das Rylus Spice und so weiter. Ja, dann geht es weiter mit dem Fluffteil Recht und Gesellschaft. Das galaktische Imperium, wie wird das eigentlich verwaltet und so weiter mit den Großmoffs, Großmoff Tarkin. Genau. Welcher schon als, ich weiß gar nicht, welcher Rang er da hatte, Commander Tarkin bei Clone Wars auftaucht. Die Großmoffs, genau, gibt glaube ich 20 Sektoren, die Großmoffs quasi regieren und darunter sind dann die Moffs, also quasi, könnte man das so mit Grafen vergleichen, die dann wiederum das Gebiet der Großmoffs unterteilt sind und dann haben wir darunter dann die Planeten, Planetargouverneure. Genau, also die Großmoffs, die sind, also da steht nur der Imperator noch drüber, sonst ja, genau. Sind die da sehr autark. Richtig, genau. Kommt natürlich darauf an, ob man ein Großmoff eher im Kern ist oder in einer der Randwelten, also im Randbereich, je nachdem. Genau, das ist ja bei diesen Treffen in Episode 4, bla bla bla, die Großmoffs regieren jetzt autark, bla bla bla. Mhm. Genau, da wurde das nämlich gerade angeordnet. Ja, genau, wann spielt denn am Rand des Imperiums eigentlich genau? Es spielt kurz nach Episode 4, also nach der Zerstörung des ersten Todessterns, sprich Rebellen und Imperium liegen sich ordentlich im Clinch. Ja, und wenn man Clone Wars gesehen hat, ich habe mir das früher mal so vorgestellt, wenn da in den Filmen von den Klonkriegen die Rede war, dann klang es aber unheimlich weit zurückliegen, fand ich. Und dann so, wenn man dann die Serie, oder wenn man dann sie nennen es ja Filme. Ja, mittlerweile kann ich mich mit denen vielleicht sogar halbwegs anfreunden. Das liegt übrigens an Darth and Druids. Ein ganz hervorragendes Comics, was sich zum Ziel gesetzt hat und es schafft. Also vor, ich weiß nicht mehr wann genau, lief vor etlichen Monaten, lief Episode 1 ja nochmal in 3D in den Kinos. Und ich war 99 im Kino, als der Film anlief, offiziell. Ja. Ist auch schon ein paar Jahre her. Und ich kann ja mit größter Gewissheit sagen, nein, ich konnte mich nicht anfreunden. Oder kann mich immer noch nicht anfreunden. Gut, das freut mich. Also kurzum, ich auch nicht zwingend. Jedenfalls Darth Vader schafft es, Jar Jar Binks sympathisch darstellen zu lassen und es erklärt so vieles. Weil er gleich stirbt am Anfang vielleicht? Nein. Oh. Jar Jar Binks wird von einer Frau gespielt. Das, und zwar von der kleinen Schwester eines der Spieler. Und, das, und sie versucht durchaus nützliche Sachen zu machen, bloß sie patzt leider dauernd, so wie du. Das heißt eigentlich ganz, ganz sympathisch, der Charakter. Ah ja. Und was dem Comic noch gelingt, in diverse extrem obskure Entscheidungen, über die man gar nicht so nachgedacht hat vielleicht. Zum Beispiel, dass diese Druidenarmee auf Naboo, genau auf der anderen Seite von Naboo aufzieht, dass das überhaupt keinen Sinn macht, dass sie nicht einfach in der Nähe von der Stadt, die sie besetzen wollen, vielleicht landen. Würde mehr Sinn machen, zumindest. Das, genau, aber der Comic erklärt das alles. Sehr gut, also sehr originell und man lernt da wirklich viel, wie zum Beispiel Star Wars kennt kein Papier. Ja, ist richtig, die haben ja nur diese Holographie. Genau, und das ist auch voller Absicht, um das fremdartiger zu gestalten. Genau. Ja, das ist mir da im Comic zum ersten Mal bewusst geworden, weil nach jedem Comicstrip, so kurz geschrieben, bla bla bla, steht auch sowas Interessantes drin wie Star Wars kennt kein Papier. Mhm. Gut. Ja. Wir haben natürlich noch diverse imperiale Organisationen wie die Comcraft, das imperiale Sicherheitsbüro, mit dem man es zu tun kriegen kann. Ja, das Militär, Geheimdienst natürlich auch, wie die Regierungen organisiert sind im Imperium, die imperiale Zollbehörde, ne, das sind ja alle so Sachen, ja, die, weil man ja doch früher oder später mit in Kontakt kommen kann, mal als Spieler da wissen sollte. Genau, Geheimdienst der Allianz wird auch noch kurz erklärt, wie der aufgebaut ist mit ihren Sektorkommandos. Und ja, das Militär ist auch in Sektorkommandos unterteilt, also sprich wie Terrorzellen quasi. Da gibt es immer nur dann ein Oberkommando. Ja, auch wie man mit denen Geschäfte machen kann. Genau, die Schwarze Sonne als größte Verbrecherorganisation neben den Hutten werden halt auch nochmal ausführlicher behandelt. Wie diese Kooperationssektorverwaltung aussieht, genau, Kopfgeldjägergilden, Piraten und so weiter. Die Rechtsordnung im Imperium, also was erwartet einen, wenn man dies und das macht? Wer ermittelt dagegen ein? Das wird alles hier so geklärt. Sehr interessant, also weil es auch sehr konsistent ist und das wirklich auch mehrere Organisationen immer genannt werden. Fand ich sehr spannend. Ja, dann werden auf Feinde eingegangen, also quasi Gegner. Da gibt es wieder eine Besonderheit, beziehungsweise das wird so gehandhabt wie bei Warhammer, nämlich es gibt auch Regeln für Handlanger, finde ich auch mal sehr nützlich. Gibt es ja in vielen Systemen für MOOCs und so weiter. Bei Star Wars haben sie es jetzt so gemacht, es gibt drei Gegnerklassen, Handlanger, Rivalen und Erzfeinde. Erzfeinde sind sozusagen mächtiger als ein einzelner Charakter. Quasi ein Erzfeind kann schon Gegner, guter Gegner für die Gruppe sein. Rivale hat etwa so die Werte wie ein SC. Mhm. Könnte es also 1:1 miteinander aufnehmen. Und dann haben wir noch die Handlanger. Die treten meistens in Gruppen auf. Und das dann so organisiert, was weiß ich, hier habe ich die Aqualishana-Schläger. Wenn ich davon 4 Stück habe, haben die in der Gruppe zum Beispiel leichte Fernkampfwaffen. So, wenn die dich jetzt beschießen, sie haben Gewandtheit 2 und leichte Fernkampfwaffen, weil sie eine Gruppe von 4 sind, haben sie quasi 4. Das heißt, ich würde 4 grüne Würfel reinlegen und 2 wegen Gewandtheit in gelbe verwandeln. Ich will aber nur mit den 4 einmal schießen quasi auf dich. Ne, die handeln sozusagen als Gruppe. So, anschließend, jetzt wird kurz gekämpft und du hast 2 davon ausgeschaltet. Oder irgendwie anders. Dann sind sie ja noch zu zweit und haben immer noch Gewandtheit 2. Das heißt, sie legen 2 Grüne rein. und kriegen dann durch Gewalt hat 2 wieder 2 aufgewertet. Mhm. Und wenn sie irgendwann, wenn er irgendwann allein ist, na gut, dann hat er den Wert eigentlich auch nur in der Gruppe, also dann ist eh lässig. Genau, und die haben halt auch ein relativ niedriges Wundenlimit, da kann man schon mal in der Runde 1, 2, 3 erledigen. Ja, so sind auch Sturmtruppen zum Beispiel aufgebaut, die sind durchaus, Gegner sind durchaus gefährlich, also es ist nie so, dass Gegner ungefährlich sind, also irgendwie schon, dass ihnen die Tödlichkeitsschwelle bei Star Wars so ist, das nicht, weil so schnell bist du nicht tot, weil du stirbst im Prinzip nur, also in Häkchen nur, wenn du Crits abbekommst, also wenn dir jemand dich mit einem Triumph beschießt, so, und dann wird der W100 geworfen. Aber der Wert von 100 heißt noch nicht, dass du tot bist. Ja, genau. Erst bei einem Wert von 150 bist du tatsächlich tot. Im Sinne von... Von richtig tot. Im Sinne von richtig tot, genau. Vorher hast du zum Beispiel, dass Attribute permanent reduziert werden. Ab 135, das ist natürlich ärgerlich. Ja, und wie kann man auf dem W100 jetzt eine 150 erreichen, ist die Frage. Und zwar kriegst du ja schon vorher Crits ab. Jeder Crit, den du hast, steigert das Ganze um 10. Außerdem gibt es Fertigkeiten, oder auch entweder von der Waffe aus oder von dir aus, die das zusätzlich erhöhen. Und so kann man halt doch auf 150% kommen. Mhm. Ja, und dann letztlich auch verstärken. Genau, und gefährlich ist dadurch immer, wenn ich irgendwelche Crits abbekomme, dann kriege ich halt doch trotzdem unangenehme Sachen. Manche gehen davon relativ wieder schnell weg, aber manche sind da auch tatsächlich permanent. Oha. Ja, und dann haben wir am Ende noch ein Einstiegsabenteuer. Das hat mir nicht so gut gefallen wie das aus der Einsteigerbox und das aus dem Internet mit schwarzer Sonne, weil da hast du den Medias Res-Einstieg, den hast du hier nicht. Der hier ist ein bisschen langsamer. Ja, ansonsten aber ein Einstiegsabenteuer im Grundbox ist immer gut. Genau, ja. Einen relativ ausführlichen Index, wo man das meiste findet. Also das Buch ist relativ übersichtlich. Das Schwierigste ist eigentlich die Charakterschaffung. Da hätte vielleicht nochmal so eine, weiß ich nicht, entweder ein konkreteres eine Beispielausarbeitung oder so eine Übersichtsseite doch sehr geholfen, glaube ich. Aber so insgesamt beim zweiten Mal, also jetzt mit dir, ging das ja doch relativ flott, muss ich sagen. Hatte ich beim ersten Mal doch deutlich länger gedauert, zum Beispiel zu finden, wo steht das denn jetzt nochmal, wie viele Fertigkeiten man kriegt. Da steht dann nämlich bei den Klassen am Anfang dabei, aber so im Fließtext so halt. Mhm. Muss man erstmal wiederfinden. Weil es auch bei jeder Klasse einzeln beisteht. Oder was doch bei den Rassen, na egal. Ja, zum Schluss noch halt die Bögen für Schiffe, Operationsbasis. Und der Charakterbogen und vorbildlich Werbung für X-Wing. Also vorbildlich deswegen, weil ich hoffe, weiß ich gar nicht. Das ist halt noch nicht der Fall, aber vielleicht ja bei neueren X-Wing-Produkten, dass bei X-Wing auch mal Werbung für Rollenspiel drin ist, würde mich jedenfalls sehr freuen. Ah, ja, das wäre auch nochmal eine Idee. Cross-Werbung finde ich immer gut. Das stimmt. Gerade wenn es innerhalb des Star Wars-Universums ist, weil X-Wing-Spieler es wesentlich mehr geben als Star Wars am Rand des Imperium-Spieler. Ja, er ist also ausführlicher Mark. Ich habe auch eine Rezi dazu geschrieben, die dürfte dann online sein. Auch das erste Abenteuer, die Jenseits des Randes, dürfte dann die Rezi auch schon online zustehen dazu. Die darf Chris auch aber nicht lesen. Ja. Also selten ein einerseits so klassisches System mit diesen Attributen gesehen, das aber doch so aufgebohrt ist, zum einen über die Würfel. Ich mag diese Würfel wirklich. Es fällt mir relativ leicht im Probespiel für diese ganzen Vorteile dann auch mal schnell was aus dem Ärmel zu schütteln. Es generiert halt Nebenhandlung oder so kleine Handlungselemente und das auf ganz unkomplizierte Art und Weise. Finde ich toll. Ja. Das ist wirklich das, was mir Spaß macht. Das ist halt erzählorientierter, aber das ist eine Art, wo ich das halt mag. Ja, gibt durchaus Arten, wo ich das deutlich nicht mag. Also Handwedeln mag ich nicht. Hier ist das, oder ja, absolut reines Handwedeln mag ich nicht. Ich kann aber schon, so was weiß ich, jetzt habe zwei Vorteile, mir dafür kurz was ausdenken. Das ist zwar auch im gewissen Sinne Handwedeln, aber trotzdem ist es ja qualitativ im System verankert, dass ich, weil jetzt du zwei Vorteile hast, bekommst du dafür etwas. Ja. So. Anstatt so, du hast eine Probe gemacht Und die hat nicht geklappt. Du brauchst aber irgendwas unbedingt, deswegen schustere ich dir das jetzt zu. Das ist ja was völlig anderes. Ja, stimmt. Genau, ja. Deswegen mag ich das. Und das kann ja auch zum Nachteil der Gruppe sein. Eben, kann ja auch zwei. Also, ne, und dann hast du noch diese Action-Betonung. Das kommt schon alles ganz gut in Kombination. Genau, man muss ein bisschen sich da einspielen und die Übersicht behalten und so weiter. Das ist schon alles nicht ganz leicht, aber mit ein bisschen Erfahrung ist das, glaube ich, ein unheimlich tolles System. Das wäre mein Fazit. Ja, wir haben ja auch erst fast 2 Stunden mit der Charaktererschaffung und der Systemvorstellung gebraucht, wie das zu erwarten war. Gut, dass wir keine DSA-Charaktererschaffung gemacht haben. Ja, gut. So. Ich habe zwar eine 32 GB Speicherkarte, aber ich bin mir sicher, die reicht nicht dafür. So, wir wollen ja noch die beiden Mangas vorstellen. Machen wir das mal schnell. Also, wir haben hier zum einen Biomega, habe ich mitgebracht. Der gefällt mir nicht so gut. Das ist die Vorgeschichte zum Manga Blame. Bei Blame geht es darum, dass jemand durch riesige urbane Konstrukte Sektionen reißt, und zwar dehnen die sich in alle Richtungen aus. Also wir haben überall ein urbanes Umfeld, das heißt Eingänge, Gänge, Brücken, Fenster, Türen und so weiter. Und die quasi nicht enden. Also ne, bewegt sich davor, redet relativ wenig. Man bekommt trotzdem einiges mit. Es gibt ganz selten mal Begegnungen. Es gibt dann noch so spanetische Kreaturen und so weiter. Die scheint er auch zu bekämpfen. Naja, also das Blame selbst finde ich sehr gelungen. Also gerade von der Optik her Wahnsinn. Biomega soll dazu die Vorgeschichte sein. Ja, es wird zu viel geredet. Und zwar in einer Art und Weise, dass ich das teilweise gar nicht nachvollziehen kann. Ich bin, hat da echt den Faden verloren. Kann das eventuell daran liegen, dass du Band 1 und Band 3 hast? Ja, Band 2 habe ich auch. So ist das nicht. Wir haben die Drohnisierung der Menschen wird durch ein Virus hervorgerufen, genau. Und außerdem wissen wir, dass dieser Virus dafür verantwortlich ist, Strukturen zu schaffen. Also der ist letztlich dafür verantwortlich, dass sich die Erde in eine Megacity quasi verwandelt, ohne dass Menschen übrig bleiben. Okay. Aber das, was Blame an tollen Bildern hat, das fehlt hier komplett. Was waren ja ein paar coole Endzeitbilder schon, aber ja, das spricht mich nicht so richtig an. Also da würde ich lieber beim Original bei Blame bleiben, das gibt es teilweise noch zum Neupreis. Und sagen wir mal so, ich weiß, warum ich die Biomega-Bände relativ günstig bekommen habe. Das gab es bei Blame nicht. Ja, noch einen zweiten Manga möchte ich vorstellen, I'm a Hero. Ja, da hatte ich glaube ich schon mal den ersten Band erwähnt, der hat mir nämlich nicht so gut gefallen. Er ist unheimlich langsam erzählt, teilweise in einer Art abartig, die mir nicht gefällt. Aber vom Brutalitätsgrad her oder inwiefern abartig? Nö, von der Darstellung her. Also oder von den Dingen, die der Charakter tut. Also das gehört nicht in meinem Komfortbereich, sagen wir es mal so. Also zum Beispiel. Da steht es ja auch schon. Ja, das ist eine Täuschung. zum Beispiel, er hat immer, irgendwie bildet er sich immer noch jemand ein, der mit ihm spricht, der sehr obskur aussieht und ja auch eine dreckige Sprache hat. Also weiß ich nicht. Das fällt aber seltsamerweise in Band 2 und 3 komplett weg. Also, kommen wir ganz kurz nochmal zu Band 1. Es geht also um einen japanischen Comiczeichner. Ist auch mit sehr viel Selbstironie geschrieben, glaube ich. Wie wenig die verdienen und was sie für einen quasi... also, das könnte man wie hier... ich habe neulich Dorpcast am Stück gehört. Da wird ja auch ab und zu von der ausbeuterischen Rollenspielszene gesprochen, also wie man sich selbst ausbeuten muss, um dort tätig zu sein. Mhm. So ist das anscheinend in der Manga-Szene auch, also wie in vielen kreativen Szenen, muss man da immer selbst ausbeuterisch sein, um zumindest am Existenzminimum anzugelangen. Ja, so haben wir hier den Held, der also ab und an Mangas zeichnet in einem kleineren Studio, wie das anscheinend in Japan üblich ist, sich gerade so davon ernähren kann, eine Freundin hat, aber auch nur so halb, und ab und zu Wahnvorstellungen und sich da irgendwie einen Kumpel vorstellt, der, ja, weiß ich auch nicht so genau, was der so macht und wo der so auftaucht. Also, ja, und aus diesem Loser wird sozusagen der große Held, wenn denn die Zombie-Apokalypse kommt. Im Band 1 kommt die Zombie-Apokalypse aber erst auf den letzten 5 Seiten, wo er seine Freundin besucht. Ja, okay. Und ja, da geht es dann quasi bei Band 2 weiter. Er steckt nämlich mehr oder minder in der Tür fest. Genau, das habe ich schon gesehen vorhin, ja. Und hat dann da erstmal zu kämpfen, da wieder wegzukommen. Dieser Zombie-Virus wird aber nicht durch Bisse übertragen, also wie das so klassischerweise ist, ne? Ja, okay. Ja, du hast wahrscheinlich gesehen, wie er gebissen wird von seiner Freundin. Richtig. Aber die hat tatsächlich sich vorher entweder versehentlich alle Zähne ausgebissen oder sie konnte noch klar denken, um ihren Freund zu schützen, hat sich die Zähne selber ausgeschlagen, wie auch immer. Also, oder ausgebissen, setzt sich an einer Tür, die alle, die trägt auch noch mit sich rum. Genau, also das Ganze vom Tempo her ist sehr langsam. Das merkt man ja schon daran, dass die beginnende Zombie-Apokalypse eben erst so richtig in Band 2 zuschlägt. Ja, da wird es dann aber richtig gut. Da hat er auch komplett fast keine Wahnvorstellung mehr. Ich sage mal fast, weil unter anderem läuft er mit seinem Handy in den Wald, weil er möglichst weit weg von Menschen sein möchte. Und das Handylicht geht natürlich langsam aus. Der nimmt so eine Schutzposition ein und verteilt vorher noch seine Ausrüstung so um sich herum und wacht dann am nächsten Morgen auf und die ganzen Sachen liegen aber wieder beisammen. Und das ist auch eine schöne Szene. Und ja, da ist halt die Frage, ob das auf eine Wahnvorstellung von ihm zurückgeht oder nicht. Jedenfalls, da ist das bei weitem nicht mehr so abgedreht. Man sieht ihn halt als Nerd, der sozusagen doch schon einige Zombie-Filme gesehen hat und nicht die üblichen Fehler macht. Oder die durch Glück auch vermeidet. Der fährt unter anderem irgendwann nochmal Taxi und da drängen sich Verletzte mit in sein Taxi rein, die sich dann nach und nach in Zombies verwandeln, aber erst dann zumindest so schnell, sie nochmal aus dem Auto treten zu können. Als Fahrer, ja. Gut ab. Nee, nicht als Fahrer, sondern als hinten im Taxi. Achso. Ja, und die versuchen dann auch eine US-Army-Basis zu erreichen. Das ist einer seiner Mitfahrer, aber die sind auch schon teilweise da infiziert, haben also die gleichen Probleme. Und von da aus zum Beispiel läuft er dann halt in diesen Wald. Ja, und da trifft er dann zum ersten Mal ein anderes junges Mädchen, das auch in diesen Wald gelaufen ist, als Mutprobe. Ja, die sind irgendwie auf dem Ausflug und die hat auch noch gar nichts davon mitbekommen, von der Zombie-Apokalypse. Ja, der Wald ist verschrien als Selbstmörderwald und am nächsten Morgen entdecken sie auch so einen Selbstmörder. Genau. Dummerweise ist der auch zombifiziert. Ja, das entwickelt sich also noch ganz gut fort. Okay. Ja, entwickelt sich relativ langsam, aber halt ab Band 2 geht es richtig zur Sache und ich bin doch froh, dass ich da nochmal zugeschlagen habe. War auch relativ günstig. Ich habe euch 3 Bände zum Preis von einem gekriegt, also ungefähr 8 Euro. Und ja, nachdem ich den ersten irgendwie gar keinen Bock mehr hatte, war ich dann doch ganz froh. So, ja, doch ganz coole Zombie-Geschichte, auch mit ganz coolen Ideen. Ja. Na gut, ja. Also ich bin ja nicht so der Manga-Fan. Den bin ich so wirklich für begeistert. Nö, ich bin ja auch eigentlich gar kein Comic-Fan, aber habe jetzt mal vor einem Jahr ungefähr angefangen. Ihr könnt es ja selber im Greifklau-Podcast verfolgen und bin da relativ offen rangegangen und immer, wenn ich mal was sehe oder irgendwo eine Empfehlung gehört habe, egal, ist Ausgespielt, Podcast oder wo auch immer, Blame zum Beispiel kam von Ausgespielt, I'm Hero, weiß ich gar nicht, wer das besprochen hat, Ne? Dann haben wir mal bei eBay geguckt, gibt es das günstig und dann einfach mal angefangen. Also ich kann auch nicht sagen, dass das besser oder schlechter ist als andere Comics. Es ist halt anders. Ne? Japaner haben halt eine ganz andere Kultur und erzählen von vornherein. Also wir haben das ja schon mal festgestellt bei Metro 2035, dass halt auch die russische Erzählkultur eine ganz andere ist als ein typisches Hollywood-Erzählkultur. Ja, definitiv. Ja. Dass die auch ein ganz anderes Heldenbild haben. Dass der Held da zum Beispiel relativ gleichmütig alles erträgt und das aber trotzdem irgendwie als heldenhaft angesehen wird, während der Amerikaner immer über sich hinaus wachsen muss in der Situation. Mhm. Ja, also das finde ich ganz interessant. Ja, und die Comics sind ja eh, die Mangas sind ja eh teilweise sehr unterschiedlich von dem, was sie behandeln. Aber auf jeden Fall merkt man hier auch, dass sie kulturell ganz anders verwurzelt sind. Ja, okay, genau. Ach ja, was haben wir noch? Ein Hörbuch, nämlich Bartimeus, wollte ich euch ans Herz legen. Da kannst du ja zumindest auch mitreden, weil du kennst die Buchreihe. Genau, die ich dann in dem Fall auch jeden ans Herz legen kann. Genau, wir kennen beide die Grundtrilogie. Genau. Wo der irgendwann nochmal, ja, 5 Jahre später genau, noch ein 4. Buch nachgeliefert, Der Ring des Salomo. Oh, ja. Ja. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Leider, ich habe es eigentlich ertauscht gehabt, aber dann wurde der Tausch abgelehnt, weil das Hörbuch nicht mehr gefunden hat. Ich habe es als Hörbuchreihe gehört. Genau, es geht los mit dem Amulett von Samarkand. Genau, das ist noch gelesen von, ich wollte schon sagen, Jochen Vogel, den stimmt aber nicht. Wie heißt er? Wenn, dann wäre es Jürgen Vogel. Jürgen Vogel. Wenn, ich weiß nicht, wer das liest. Muss ich nur drüber nachdenken. Du kannst dir ja schon mal vorstellen. Bestimmt. Ja. Also wer da. Also grundsätzlich handelt es sich dabei um eine Jugendserie. Spielt in einem, jetzt muss ich überlegen, soll schon ein paar Jahre her, in einem parallelen London. Ja. England. War parallel, ne? Genau. Ja. Wir haben ja quasi eine Magierregierung und keine, genau, 300, 400 Minister. Also genau, also so ein paar Harry Potter-Anleihen. Genau, also das London oder England wird halt regiert von Magiern. Richtig, da gibt es auch so ein Ministerium entsprechend. Und der Hauptcharakter wollte Nathaniel, genau, beschwört nun besagten Bartimeus. Ja. Bartimeus ist ein, ja, er ist ein Djinn der 5. Stufe, glaube ich. Also es gibt ja da auch unterschiedliche Machtklassen, ja, wiederum. Und er ist nun im Prinzip eigentlich kein wirklich mächtiger, also er ist schon ein mächtiger Djinn, aber es gibt noch deutlich mächtigere Wesen als ihn. Aber er ist halt sehr erfahren, weil er sehr alt ist. Genau, er ist halt sehr, sehr alt und er sticht natürlich aufgrund seiner Art auch ein bisschen hervor. Also er ist sehr, sehr, hat ein sehr rotziges Verhalten, auch gegenüber seinem Beschwörer gegenüber. Entwickelt dann später eine gewisse Loyalität auf jeden Fall auch zu ihm. Ja. Aber ist halt, er ist halt sehr, sehr gewitzt, wodurch er dann ja auch immer gegen die mächtigeren, genau, gegen die mächtigeren Djinns ja auch mal dann gewinnt. Ist halt, ja, ich fand ich halt sehr, sehr unterhaltsam. Also war mal ein bisschen was anderes. Genau, man hat halt dieses Spannungsfeld zwischen Nathaniel und Bartimeus. Die sind beide nicht hundertprozentig sympathisch. Nathaniel ist halt auch arrogant. Genau. Aber selber halt auch sehr ausgefuchst, weil er halt diesen uralten Djinn trotzdem im Griff hat. Also obwohl der Djinn seinen wahren Namen rauskriegt, was für einen Magier quasi das Schlimmste ist, was überhaupt passieren kann, schafft er es trotzdem, Bartimeus so unter Druck zu setzen, dass er den Namen nicht verrät. Ja, ich glaube sogar schon ziemlich am Anfang. Ja, das ist passiert. Ganz genau. Und setzt den Bartimeus nicht nur einmal ein, sondern mehrmals. Und genau, und das Wissen, dass er ihm beschwören kann, dass er sich auch heimlich angearbeitet. Genau, und dann hat man halt das Spannungsfeld mit Bartimeus und seinem Meister. Underhill heißt er, glaube ich. Und ja, der Meister hält ihn halt für so ein bisschen langsam und könnte schon viel weiter sein und so weiter. Und dann hat Nathaniel noch die Eigenschaft, sehr rachsüchtig zu sein. Dann gibt es ein Treffen im Haus seines Meisters, wo andere Magier zugegen sind. Stimmt, er hat ja auch noch so eine Art Konkurrenten, den er nicht besonders leiden kann. Ja, Konkurrenten würde ich nicht sagen, weil er ist ja schon ein Erwachsener. die anderen Jugendlichen. Bin ich doch der Meinung. Da gibt es noch einen anderen Jugendlichen, den er... Der... Ja, also auch schon jetzt über 10 Jahre her. Also ich kann es jetzt nicht so... komplett rausgefunden. Okay. Ja, also genau, da gibt es hinter den Gästen jedenfalls einen, der besonders unangenehm ist und ihn ein wenig herabwürdigt. Und dann, stimmt, da ist man fest jetzt in der Lässt da so ein paar Mini-Stechdämonen, quasi die winzigste Dämonen, frei, damit sie ihn stechen. Naja, das geht ja nicht so auf und der versohlt ihm dann den Arsch. Mittels Zauber natürlich. Und da hat er sich dann quasi. Der kommt auf seine Erzfeindliste dadurch. Genau. Und da setzt der Bartimäus zur Beobachtung darauf an und der merkt dann, dass der das Amulett von Samarkand gestohlen hat. Genau, und er setzt Bartimäus darauf an, ihm das zu stehlen. Das Problem, was dabei ist, dass das Amulett von Samarkand schon gestohlen wurde, nämlich das gehörte der britischen Regierung. Und deswegen muss damit irgendwas nicht stimmen und er muss es natürlich sehr gut verstecken. Und sein Meister ist eigentlich derjenige, der diese Fälle davon, dass der sogenannte Widerstand magische Relikte klaut, eigentlich bearbeiten muss. Mhm. Ja, also sehr schön von den Spannungsfeldern, ein gutes Jugendbuch, hat mir sehr gut gefallen. Genau, gelesen wird es von Martin Semmelrogge, das hat mir hingegen weniger gut gefallen. Ich brauchte da echt, es sind 6 CDs, davon brauchte ich 4, um mich erstmal daran zu gewöhnen, um das dann normal hören zu können. Mhm. Also Martin Semmelrogge hat eine sehr markante Stimme. Ich kann ihn mir gut in gewissen Sachen als Hörbuchleser, Vorleser vorstellen. Aber bei so einer Kindergeschichte, das hat nicht so wirklich gut gepasst. Danach übernimmt dann... Gerd Köster, genau. Hat man da wohl gemerkt. Ja. Der liest auch von Jonathan Stroud Die Eisfestung. Das hatte ich vorher schon gehört, deswegen war ich bei Gerd Köster relativ schnell drin. Muss ich mir natürlich wieder umgewöhnen, aber es hat dann doch ganz gut geklappt. Genau, der zweite Teil ist dann Das Auge des Golems. Beginnt ungefähr 2 Jahre später. Nathaniel ist in der Hierarchie, sage ich mal, aufgestiegen. Ist jetzt bei einer erfahrenen Magierin, die in der Regierung mitarbeitet, die ist da Lehrling und ist halt selber sehr anerkannt aufgrund der Ereignisse von Teil 1, sagen wir es mal so. Und mit in einer Aufklärungsgruppe, die aufklären soll, wer da immer wieder Anschläge verübt. Mhm. Genau, das Ganze heißt Das Auge des Golems. Insofern kann man sich schon auch denken, was mit dahinter steckt. Ja, steckt ja im Namen. Ne? Steckt im Namen drin. Genau, Golems kommen klassischerweise aus Prag, der genau. Stadt der Magier vor London sozusagen, die aber niedergemacht wurde, unter anderem dank eines gewissen Bartimäus. Und der wird natürlich auch wieder gerufen, damit er Nathaniel unterstützt. Und ja, auf der anderen hat man noch eine dritte Protagonistin, nämlich Kitty, die quasi zum Widerstand gehört, beziehungsweise nach und nach zum Widerstand dazukommt. Also man erfährt dann auch mehr genau. Von dem Widerstand. Wenn ich mich recht entsinne, ist sie menschlich. Ne? Sie hat, glaube ich, gar keine Fähigkeiten groß, außer es gibt entsprechende Artefakte, ja. Es gab in ihrer... So einen Spiegel oder einen Kamm oder was sie da irgendwie dann da hat. Ja, das kommt jetzt später. Was es gibt, ist in ihrer Jugend eine Erfahrung oder in ihrer Kindheit eine Erfahrung, dass sie irgendwie quasi während der WM, nein, also während die Magier irgendwie irgendein Ritual machen oder so, spielen die im Park und zwar in dem Teil, der eigentlich den Magiern vorbehalten ist, schießen irgendwie einen Ball und der fliegt aber so blöd aus dem Park hinaus, dass er irgendwie so ein Magier-Auto direkt vom Latz knallt, der einen schweren Unfall baut und der total verärgert ist und die beiden strafen will und irgendwie so eine schwarze Schleuder auf sie schickt und Kitty wird dadurch kaum verletzt. Schafft sie es, den tatsächlich vor Gericht zu zerren und ihre Eltern raten ihr davon ab und eigentlich möchte der Karl hin zum Gericht, aber sie besteht halt drauf, sie geht halt selber hin. Und Er taucht auch erst der Magier nicht auf und sieht schon fast so aus, als würde er dafür sogar verurteilt werden. Aber dann taucht er noch auf, erklärt das Ganze und dann schließlich wird sie zu einer heftigen Geldstrafe verurteilt. Und da finden sie dann sozusagen einen Gönner, der bereit ist, die Geldstrafe zu zahlen, wenn sie dann nur bereit ist, ihn anzuhören. Und der macht da auch wohl einen Test mit ihr, hetzt so einen Dämon auf sie, also natürlich nicht er selber, sondern so auf den Weg zum Treffpunkt von anderen, naja. Und der ploppt dann quasi auch einfach weg. Das heißt, sie hat quasi eine magische Widerstandskraft und wird dann in diese Widerstandsbewegung aufgenommen. Und da sind halt andere Leute, die zum Beispiel magische Augen sehen oder auch Widerstandskräfte haben, die halt besondere Fähigkeiten gegenüber der Magie haben. Ja, sowas, haben. Genau. Also die Fähigkeiten gegen die Magie haben, ja. Genau, entsinne ich mich auch gerade wieder. Genau, und dann gibt es den dritten Teil. Das ist dann Pforte des Magiers heißt er, ja genau. Da geht es darum, oder bei Kitty hat dann auch dann wieder eine Fortentwicklung eingesetzt, dass sie nämlich versucht, sie ist bei einem Magier untergekommen und lernt von dem Rituale und schafft es dann tatsächlich auch quasi Bartimeus selber zu beschwören. Genau. Also dazu musst du anscheinend kein Magier sein. Mhm. Oder dieses Wissen kann man anscheinend erwerben. Ja. Also hauptsächlich durch das Pentagramm, was sie ja zeichnen müssen. Mhm. Das ist ja ausgelöst. Und sobald da ein kleiner Fehler drin ist, dann kann man ja, wer weiß was, richtig, die Welt loslassen. Ja, bisher ist das immer so gewesen, dass bei dieser Verschwörung, die da offenkundig am Laufen ist, nie der wirklich Hintermann entdeckt wurde, sondern immer nur so Mitläufer oder der scheinbare Anführer, aber theoretisch könnte es noch eine Ebene höher sein. Mhm. Genau, das Ganze wird immer durch so einen Attentäter, der auch immer entkommt, klar. Ja, und dann in Teil 3 kommt dann halt das Finale. Auch Nathaniel ist nochmal in der Macht gestiegen, ist jetzt selber der Minister. Ja, ich glaube, und da kommt auch so ein bisschen seine, was heißt ein bisschen, da kommt ja seine Arroganz nochmal ganz schön zum Tragen. Genau, da hat der Bartimeus am Anfang beschworen, um ihn auch nicht mehr loszulassen, quasi, damit er seinen Namen nicht verraten kann. Und für die Geisterwesen ist das immer, also für die Djinn und so weiter, ist das halt immer schädlich, in unserer Welt zu sein. Sie verlieren dann an Substanz. Also wenn sie normal sich hier aufhalten, immer ein bisschen, und wenn sie dann, was weiß ich, einen magischen Schlag abkriegen, viel und so weiter, und daran können sie auch sterben. Ja, und Bartimeus ist quasi so, dass er kaum noch Energie hat am Anfang und Nathaniel ihm trotzdem keine Pause gönnen will. Ja, deswegen er auch immer gerne Nathaniel einerseits ärgert mit einer gewissen Gestalt, die er annimmt. Und ja, also er ist immer noch trotzdem der einzige freche Djinn. Ja. Die anderen sind relativ unterwürfig. Ja, und dann geht es halt nochmal auf die Hetzjagd, dieses Komplott endgültig aufzuklären. Ja, es war, also ich fand es von den drei Büchern war es ein bisschen das Schwächste, aber insgesamt war es eine sehr gute Reihe. Ja. Ja, also sehr, sehr, sehr gut. Was ich mal noch ganz nett fand, das waren so die unterschiedlichen Ebenen. Oh ja, das ist auch stimmt. Weil es gab ja immer die normale weltliche Ebene. Ja. Und dann ja in die Ebene, in der ja die Djinns leben, also diese magische Ebene. Und da ging ja eigentlich immer die Luzi ab. Also wenn Bartimeus geschickt wurde, irgendwas zu klauen, dann musste er ja diverse Fallen überwinden und magische Fallen, ja, und genau, Monster ausweichen. Auf, sieben Ebenen geguckt oder sagen wir so, Bartimeus war in der Lage, sieben Ebenen, genau, zu gucken. Also, ich bin der Meinung, er selber ist Ebene 5, kann aber bis Ebene 7 so wahrnehmen. Was, genau. Ja. Im Prinzip wird er in den meisten Teilen des Buchs noch von den sieben Ebenen ausgegangen. Man erfährt irgendwann aber mal, dass es auch mächtigere Wesen gibt, die quasi noch höhere Ebenen, genau, sehen können. Genau, ne? Und dann hat man es in irgendeinem Wesen dann getarnt bis Ebene 5 und dann auf Ebene 6 sieht man aber dann irgendwas. Und genau. Das ist auch immer sehr, sehr cool von der Beschreibung. Das stimmt. Das war nicht so wie bei Shadowrun. Hatte ich bei seinem Einbruch immer das Gefühl, ja, weil dann so die verschiedenen Ebenen durchschaltet und dann, ja, auf Ebene 3 sind Geister, auf Ebene 5 genau, ist ein Sicherheitsnetz und so weiter. Das ist schon auch von der Beschreibung her sehr cool. Genau, genau. Ja, und der eine, der hat ja dann wieder so eine Ebene 7 Jin an sich gebunden. Ich glaube, das war im ersten Band auch dann. Das halt dann auch dann beschrieben. Und da wird ja auch mal ein bisschen über Bartimäus ja auch dann erzählt. Also wenn er dann irgendeinem Gegner gegenübersteht, wo er dann sagt, oh nein, der schon wieder, den habe ich doch vor 2000 Jahren und das ist damals ja schon nicht gut ausgegangen. Und das haben wir zum Beispiel im dritten Band. Da hast du dann quasi mal den am Anfang des, gibt es glaube ich fünf über große Kapitel, da hast du am Anfang immer eine Geschichte, die dann fortlaufend ist mit Bartimäus vor 2000 Jahren, wie das denn war mit Ptolemäus. Genau. Und das ist halt eine der Gestalten, die er halt öfter annimmt. Die in Band 3 eine große Rolle spielt. Ja, stimmt, genau. Den nimmt er ja so häufig an, ja. Von dem Jungen, genau. Genau, aber auch stimmt. Sonst hast du auch halt irgendwelche anderen Djinn, die er kennt, weil er die schon vor 500 Jahren fertig gemacht hat oder vor 2000 Jahren oder sonst wann. Genau. Ja, oder die stehen sich regelmäßig gegenüber, weil irgendein anderer Magier dann den wieder beschworen hat. Ja. Und die eigentlich gar keine Lust haben, gegeneinander zu kämpfen, aber sie es halt müssen. Richtig. Das kommt ja auch nochmal drin vor. Ja, also wieder diese zynische Art von Bartimäus hat sehr gut gepasst. Fand ich richtig gut. Ja, genau. Also ja, Hörbuch kann ich auch durchgehend empfehlen. Wie gesagt, der erste Band hatte ein paar Nachteile mit Martin Semmelrogge und dass man sich wieder umgewöhnen musste. Aber insgesamt vom Inhalt her macht das wirklich Spaß. Und ja, wenn man Harry Potter was mit anfangen kann, oder noch besser ist eigentlich der Vergleich mit Artemis Fowler zum Beispiel. Also der bisschen, das würde ich so vom, ja, oder Artemis Fowler ist vielleicht schon wieder doch deutlich humoristischer, aber ja, so genau dazwischen ist es im Prinzip. Ja, genau. Also ich fand jetzt Bartimäus ein bisschen weniger fantastisch als Harry Potter. Ja. Weil Harry Potter war schon ziemlich überborden mit ja, allen möglichen Sachen. Da finde ich jetzt, oder fand ich Bartimäus schon deutlich greifbarer, so von der. Richtig. Und die Erde hat halt doch, ist halt erstmal sozusagen relativ typisch Erde. Und dann kommt sozusagen das Aber, es gibt Magier, es gibt eine Magierregierung, hat alles auch noch so ein gewissen, sag ich mal, viktorianischen Anstrich, so ein ganz bisschen jedenfalls. Ja. Von der Aufteilung, das ist die Zweiklassengesellschaft zum Beispiel und so weiter. Aber ja, genau, also das lässt sich halt sehr gut mit irdischen Dingen als anders als das bei Harry Potter auch. Ja, aber das Harry Potter ist aber mehr märchenhafter. Genau, da hast du schon recht, das würde ich auch so sagen. Ja. Was auch daran liegt, dass sie hier Krieg führen in Amerika, das ist auch so ein typisches, genau, Thema außerhalb der Fantastik. Gut, jawohl. Ja, dann hoffe ich, euch hat gefallen, dass wir euch zu Star Wars erzählen konnten. Oder ich hoffe, ihr konntet da einen kleinen Eindruck gewinnen oder zumindest mit Hilfe der Rezi euch jetzt so halbwegs reingefuchst haben, was euch da so erwartet und ihr, dass ihr wisst, ob das was für euch ist oder eben auch nicht. Ja, wir werden sicherlich auch mal wieder aus der Star Wars Runde berichten, den Savage Worlds Runden und auch aus anderen Runden. Und hoffen euch auch weiterhin ab und zu mal ein Comic, Buch, Film oder Hörspielreihe vorstellen. Ja, zumindest filmtechnisch ist dein Fundus noch ordentlich gefüllt. Das voller Scheiße und Trash. Das kann ich so nicht bestätigen, aber jawohl. Gut, damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.